Ich möchte Sie gerne jetzt in die, bevor wir in die Diskussion kommen, in unsere nicht sehr verbindlichen Spielregeln einweihen, wie wir das Gespräch durchführen. Wir wollen hier über drei thematischen Runden das Gespräch ablaufen lassen. Zunächst einmal soll es darum gehen, was das Thema der heutigen Runde ist, über Methoden, die jenseits der Ratio liefern. Welche Möglichkeiten, welche Einsichten bieten sie uns? Ein zweiter thematischer Punkt wäre dann Süperbergs Versuch, einen nicht-aristotelischen Film zu etablieren, seine Methode, die Methode des Irrationalismus als künstlerische Methode und in der letzten thematischen Runde das neue Buch von Süperberg. Wovon will sich Süperberg verabschieden? Wohin weist er? Das wollen wir also am Ende des Buches machen. Es wird sicher nicht so ordentlich zugehen, denn es kommt hauptsächlich darauf an, dass jeder hier seine Meinung und seine Haltung zu dem Film, den wir gesehen haben, sagt und zu den Methoden, die hier vorgeführt worden sind. Ich möchte eingangs eine Frage an Sie, Herr Süperberg, richten. Ihr Film Hitler, ein Film aus Deutschland, entstand 1977. Er hat Sie 4 Jahre Vorarbeiten gekostet und Sie hatten 20 Drehtage zur Verfügung. Die Kritik ist mit Ihnen sehr ruppig umgegangen, die deutsche Kritik. Während der Film im Ausland eine große Resonanz gefunden hat, bedeutende Persönlichkeiten haben sich sehr ausführlich damit befasst. Aber seit diesem Film, so entnehme ich Ihre Darlegung, ist eigentlich das Tischtuch zwischen Ihnen und dem deutschen Kino zerschnitten. In einem Essay zu Ihrem Film schreiben Sie: Wir sprechen nicht mehr die gleiche Sprache. Das deutsche Kino ist ein totes Land. In diesem Jahr erschien von Ihnen ein Buch, das Ihre Kritiker noch vermehrt hat und das also beträchtlichen Sturm aufgerührt hat und einige Zeitungen meinten sogar, mit ihnen sollte man gar nicht mehr diskutieren. Wir wollen das aber. Und bevor wir mit der Diskussion beginnen, hätten wir gern von Ihnen gehört, wie Sie heute Ihren Film nach 13 Jahren sehen. Sie haben jetzt den Film noch einmal sich angesehen, wenn auch nur zum kleinen Teil, haben ein neues Publikum eigentlich kennengelernt. Wie stehen Sie heute zu diesem Film nach 13 Jahren? Hat sich in Ihren Einsichten, in Ihrer methodischen Basis etwas verändert? Ich hatte eine Berührungsangst, habe den Film lange nicht gesehen. Nach den Proben, also den technischen Einrichtungsproben zur Markise hier, habe ich an den 2 Abenden so die Schlussteile noch einmal gesehen der beiden Abende im Film. Und es war ja wie ein fremdes Land, wie überhaupt diese ganze Sache, eine seltsame Wiederbegegnung, eine Rückkehr für mich ist, denn ich komme ja hierher vor 53, 37 Jahren, habe ich hier angefangen, saß in derselben Loge, in der ich gestern Abend bei der Marquise saß und habe meinen ersten 8mm Film gemacht während der Aufführung von Brechts Buntilla mit Kurt Voir, Mutter Gorki und Mutter Courage Brecht, Urfaust dann in dem anderen Haus. Das heißt, also wir können vielleicht später darüber reden, was das bedeutet. Also nicht Boulevardfilme, das sind also Hollywoodfilme, Uferfilme und das, was Sie normalerweise im Fernsehfilm als Serie sehen oder als Story, sondern indem eine Sache, ich sage nicht Geschichte, sondern vielleicht die Geschichte, nicht eine Geschichte, anders darzustellen. Das war in Bildern, um es grob zu sagen, in Musiken, in Worten und in Geräuschen. Vier Schichten, vier Ebenen, die miteinander eher musikalisch kombiniert werden. Das Prinzip habe ich entwickelt und bis zum Hitlerfilm auf ein gewisses Niveau gebracht und dann abgebrochen. Abgebrochen, also danach kam der Parsifal-Film, eine ganz andere Aufgabe, eine Partitur und andere Methoden da heranzugehen. Und natürlich dann, was danach kam, jetzt bis zur Marquise, die es ja auch auf Film oder Video gibt und im Theater. Zunächst mal schaut das ganz anders aus und es bedeutete für mich auch eine Ablösung von den Experimenten, die ich da eröffnet hatte, den ästhetischen Experimenten. Und trotzdem, ich habe in den letzten Tagen darüber nachgedacht, gibt es auch in den letzten Arbeiten und auf der Bühne, die ich durchaus auch als filmisch verstehe, live, auf der Bühne, filmisches Denken, gibt es gewisse Dinge, Erfahrungen, die mir sehr geholfen haben. Also diese filmischen Erfahrungen, meine Experimente, meine Ästhetik, die haben mir auch, wenn man genau hinschaut, bei der Bühne geholfen. Oder sagen wir, diese Dinge helfen zu erklären, wie man das verstehen und sehen kann, obwohl man es nicht muss. Denn die meisten Menschen, wie man ja sieht, überall haben nicht die Schwierigkeit, wie beim Film, erstaunlicherweise zu folgen. Denn es ist natürlich kein Monolog, obwohl nur ein Mensch auf der Bühne steht. Es sind viele Menschen, die vorgeführt werden. Auch das hat etwas sehr Brechtisches, darüber kann man vielleicht später sprechen. Und es treten verschiedene Figuren auf und darin ist enthalten eine Ästhetik, die von meinen früheren Erfahrungen her, glaube ich, nicht zu trennen ist. Aber nur so viel jetzt erstmal dafür. Vielleicht ergeben sich daraus noch andere Fragen. Wir wollen ins Gespräch kommen. Welche Meinungen, wir haben uns ja den Film jetzt alle noch einmal angeschaut und eröffnet diese Art, Filme zu machen, überhaupt diese Art an das Thema Faschismus heranzukommen, neue Einsichten, neue Erkenntnisse, auch neue Gefühlszugänge? Oder ist vielleicht dieses Thema Hitler heute überhaupt tabu oder überhaupt keiner Methode mehr zu bewältigen oder vielleicht gerade diese Methode wieder einmal einen ganz neuen Zugang zu finden? Ich würde um Wortmeldung bitten. Heiner Müller? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten kann. Was mich an dem Film interessiert hat, ich habe den zum ersten Mal in Kalifornien gesehen, ich glaube es ist 76 oder so, durch einen Zufall, weil der Leiter des Filmarchivs in Berkeley wollte den Film zeigen und der Hans-Jürgen Süberberg war mit irgendwelchen Bedingungen nicht einverstanden, da hat der mich benutzt als Bruder und Schwester aus dem Osten, um ihn anzurufen in Los Angeles, damit er mit dem Film kommt, und er kam. So habe ich den da gesehen. Es gab zwei Punkte. Einmal das Formale, die die Methode, wie der Autor und der Regisseur sich in die Geschichte einbringt. Und zwar ganz offen, also ohne Maske und Kostüm. Das macht die Sache auch schutzlos gegen bestimmte Argumentationen. Und das hat überhaupt mit Süberberg zu tun, glaube ich. Und der andere Punkt, im Arbeitsjournal von Brecht gibt es ein Zitat aus einem Brief von Karl Korsch an Brecht. Das war nach dem deutschen Überfall auf Kreta und Griechenland. Schreibt der Korsch an Brecht, der Blitzkrieg ist gebündelte linke Energie. Und ich glaube, es gibt genügend Anlass, darüber jetzt nachzudenken und nicht nur Witze zu machen wie Jandl. Nichts gegen Jandl, aber er hat da einen Punkt getroffen mit dem Verwechseln von rechts und links. Das ist ein Grundthema jetzt, es sollte auch ein Thema unserer Diskussion sein, die Schwierigkeit, die eben gerade dieser Film beschreibt, wie linke Energien in Deutschland transformiert wurden in rechte Energien. Und wir müssen auch in dem Zusammenhang vielleicht ganz neu nachdenken über diese Begriffe rechts und links, auch über den Begriff Revolution. Also etwas provokatorisch habe ich schon ein paar Mal gesagt, die einzige gelungene deutsche Revolution war die von 1933. Alle anderen sind gescheitert. Und ich glaube, die siegt immer noch in gewisser Weise, diese Revolution. Eine andere Frage ist, ob nicht alle Revolutionen dieses Jahrhunderts in Konterrevolutionen gemündet sind, weil auch das schon wieder eine Fixierung ist, bei der ich nicht mehr ganz sicher bin. Und das ist vielleicht ein Thema, was nicht nur mit dem Film zusammenhängt, sondern auch mit dem Buch von Süberberg. Mehr will ich mal jetzt nicht sagen. Wir haben ja hier viele Teilnehmer auch aus dem Ausland, die diesen Film vielleicht mit ganz anderen Augen sehen. Das hat sich auch aus der Haltung der Kritik ergeben. Für mich wäre auch interessant, wie der Film jetzt neu aufgenommen wird. Ich lese aus Süberbergs Essays, aber auch aus seiner künstlerischen Methode immer eine Wut heraus, dass er meint, in Deutschland sei eine ganze Generation falsch ausgebildet, sie sei nicht geübt, nicht trainiert im Verständnis von Methoden, die jenseits der Ratio liegen. Nicht? Und ich darf mal hier solch einen Satz zitieren von Süberberg, da heißt es, Deutschland wurde seelisch enterbt und enteignet. Was nicht soziologisch, gesellschaftlich zu rechtfertigen war, wurde verschwiegen. Wie aber wollen Sie Hölderlin verstehen, wenn Sie ihn als Revolutionär zwischen Lessing und Marx ansiedeln? Und ohne Irrationalität keine Räuber von Schiller und keine Märchen und keine Volkslieder und kein Runge. Alles Hitler und Goebbels schenken? Nun frage ich, ist, meine Kollegen hier, ist wirklich das nur über diese Methode der Irrationalität zu fassen? Oder ist vielleicht auch die ganz persönliche Eigenart, die Süberberg anwendet, eigentlich mehr der Schlüssel als das Stichwort Irrationalität? Darf ich Susan Sontag fragen, die einen glänzenden Essay über den Hitler-Film geschrieben hat, den ich Ihnen sehr empfehle, weil er viele Einsichten vermittelt. Well, I just want to make two very brief comments, because we are at the beginning of the discussion. Ich möchte nur zwei kurze Bemerkungen dazu machen, denn wir befinden uns ja noch am Anfang der Diskussion. First, I find the term irrationalism unacceptable. Zunächst einmal finde ich für mich den Terminus Irrationalismus unakzeptabel. as a way of talking about, productively talking about Sieverberg's work. Zumindest als eine Möglichkeit, produktiv über Sieverbergs Arbeit zu sprechen. It seems to me not only prejudicial, but in some important way irrelevant. Es scheint mir nicht nur vorurteilsbeladen, sondern in einer gewissen, sehr wichtigen Weise auch irrelevant. And I think most of what is meant by, perhaps, by Sieverberg's irrationalism or his adherence to an irrationalist aesthetic is what we call romanticism. Denn ich glaube, dass ein großer Teil dessen, was gemeint ist mit Sieverbergs Irrationalismus oder seinem Anhängen an eine irrationale Ästhetik, vielleicht sehr viel besser zu beschreiben ist mit dem, was wir mit Romantik bezeichnen. I mean by romanticism with a capital R, an aesthetic and intellectual movement, which is not only German. Mit Romantik, mit einem großen R geschrieben, meine ich eine Ästhetik, eine geistige Bewegung, die nicht nur deutsch ist. But the equivalents of people like Hölderlin and Schiller, we also have in literature and art in England and America and France and other European countries. Das ist also auf dem Gebiet der Literatur vielleicht zu fassen mit dem Äquivalent durch Namen ausgedrückt wie Hölderlin und Schiller, aber wir haben das auch auf anderen Gebieten. Wir haben es in Frankreich, in Großbritannien, in den USA. Secondly, I cannot... I'm sorry to be so negative, but I cannot think of discussing this film, the Hitler film, which I admire enormously and which I think is one of the greatest films ever made. Und zweitens, und da entschuldige ich mich, wenn ich so negativ klinge, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, diesen Hitler-Film diskutieren zu können, einen Film, der für mich einer der wichtigsten ist, die jemals gemacht worden sind und den ich ungeheuer bewundere. I think it's a masterpiece. I think it's one of the limit films of the genre. It's a very extreme and special work. Ich halte den Film für ein Meisterwerk und es ist für mich ein Film, der bis an die absoluten Grenzen des Genres geht. It's an eccentric work. It is not in the mainstream of cinema, obviously. Es ist ein extremer Film, ein exzentrischer Film, ganz offensichtlich nicht zu fassen als Teil der Hauptströmung des Kinos. But so are many of the great works of the 20th century. Aber das trifft ja auch zu auf viele große Werke des 20. Jahrhunderts. So is Ulysses of James Joyce not in the mainstream? It's an extreme work. Wenn wir zum Beispiel Ulysses von James Joyce nehmen, das ist ja auch ein extremes Werk und auch nicht zur Hauptströmung gehörig. And so is the prose of Thomas Bernhard. Auch die Prosa von Thomas Bernhard. And I would not think that the proper way to talk about Thomas Bernhard is to demand whether his views on Austria are correct, and this is how we should understand his work, by reducing them to his opinions about Austria or the Catholic Church. Und ich glaube auch nicht, dass man Thomas Bernhard Gerechtigkeit widerfahren lassen würde, wenn man ihn diskutieren würde unter dem Aspekt, ob seine Ansichten über Österreich korrekt sind oder nicht, und wenn man ihn darauf reduzieren würde, auf seine Haltung zu Österreich und zur katholischen Kirche. So I think that one consideration is the film, and another, obviously, which we will get to later, is where Sieverberg speaks in his own voice in this, in the essay, the book that he's recently written. But I, for one, and I know this is not a position held by many people, I do not feel the views in the book are just the views in the film, and I don't feel the film should be reduced to its views as if there was simply a view. Which it presents, and film is just a medium for expressing opinions. Und so ist eben die eine Sache, die wir zu betrachten haben, der Film, und dazu werden wir sicherlich noch kommen. Und die andere Sache ist das Essay, das Herr Sieverberg kürzlich geschrieben hat. Und ich glaube aber, dass man das auseinanderhalten sollte, dass man nicht einfach die Stimme Sieverbergs, die Meinung, die Sieverberg ausdrückt, zum Beispiel im Essay, einfach als sozusagen eine Wiederholung dessen sehen sollte, was der Film sagt, und dass man umgekehrt aber den Film auch nicht darauf reduzieren sollte, dass darin eine Meinung zum Ausdruck gebracht wird, dass eine Haltung in diesem Film zum Ausdruck gebracht wird, die Haltung Sieverberg. Und das ist dann alles. Susan Sonntag warnt also davor, den Begriff Irrationalismus als Schlüsselwort für die Filmkunst Sieverbergs und für seine Methode anzusehen. Herr Teveleit, wie denken Sie? Ja, an dem Punkt hat Susan Sonntag das ungefähr vorweggenommen, was ich auch sagen wollte oder würde. Und Irrationalismus ist überhaupt kein Begriff, sei es sich mit Kunstwerken zu befassen, sei es sich mit dem Faschismus zu befassen. Das ist ein Begriff aus einem veralteten Denken, der Vernunft, Ratio und Irrationalismus gegenüberstellt, was für mich keine Gegensätze sind. Kunstverfahren, Montage, Umgang mit Bildern, Tönen sind höchst rationale und kontrollierte und kalkulierte, wenn sie was taugen, Vorgänge, die mit dem eher ist das ein Gegensatz zum Irrationalismus. Es gibt also Kunstarbeiten, die mit, sagen wir mal, sehr rationalen Verfahren arbeiten. Und auch, man braucht auch jemanden wie Hölderlin da nicht ausschließen. Man braucht auch nicht nur Romantik sagen, sondern das trifft mehr oder weniger alle Kunstverfahren, die etwas anderes sind als Denken, das kann man sagen, und als ein philosophischer Diskurs. Aber es hat nichts mit der Gegenüberstellung von Rat zu Vernunft oder Irrationalismus zu tun. Das ist prinzipiell, mit dieser Gegenüberstellung kommt man nur auf Unsinniges. Hans-Jürgen Süberberg sagt ja auch weniger Irrationalismus, er sagt Kunst. Und er macht diesen Gegensatz sehr stark von Kunst zu anderen Verfahren. Den teile ich überhaupt nicht. Und das berührt, gut, ich will eine Einschränkung vorneweg machen. Es fällt mir etwas schwer, zu trennen zwischen Hans-Jürgen Süberberg als Hersteller von künstlerischen Produkten und Hans-Jürgen Süberberg als Essayschreiber oder Feuilletonschreiber. Den zweiten halte ich für einen fürchterlichen Schriftsteller und schlechten Schreiber. Dann können wir nachher weiter darauf eingehen. Ich kann das und will das auch gerne begründen. Und was für eine Art Mensch dazugehört, will ich auch später überlegen. Das lasse ich erstmal weg und will mich auf den Film beschränken, der mir überhaupt nicht fremd war, weil vieles im Süberberg-Hitler-Film den Verfahren oder den Versuchen an den Faschismus heranzugehen, wie ich es in Männerfantasien versucht habe, ähnelt. Wenn man den Begriff, also der Hitler in uns, der in dem Film von Süberberg eine Rolle spielt und in seinem Schreiben eine Rolle spielt. Ich habe versucht zu beschreiben den Faschismus, aber gerade natürlich nicht über die Figur von Hitler, sondern unter Ausschluss von Hitler. Gerade aus den Zügen aller Deutschen, die in diese Bewegung reingegangen sind, was Heiner Müller die einzige gelungene deutsche Revolution genannt hat. Ob man das Revolution nennen soll, ist eine andere Frage. Man könnte auch sagen, es war ein Sieg der Konterrevolution, aber egal. Man könnte auch sagen, es war ein Sieg eines bestimmten Verbrechertums, dem so und so viele Deutschen anhingen. Hier unterscheide ich mich von Süberberg äußerst, indem das, was in der Hitlerbewegung aufgetaucht ist und was sozusagen an die Tiefe der Deutschen rührt, er gibt ihm eine viel positivere Wendung, als ich das getan habe. Aber ich gehe im Grunde von denselben Stoffen aus, vom Zustand der Deutschen, einer Mehrheit der Deutschen und überwiegend der deutschen Männer, habe ich versucht zu behaupten und zu begründen an männlicher Literatur, männlichen Organisationsformen, Faschismus, SA, SS, als männliche Organisation, der Faschismus als männlicher Staat, eine lange Geschichte des Männertums in Europa. Und auch wenn Frauen in einer bestimmten Weise daran mitgearbeitet haben, mitarbeiten mussten, das hat für mein Gefühl oder mehr damit zu tun, dass bestimmte Dinge von Frauen nie entwickelt werden konnten, wegen Ausschluss aus der Öffentlichkeit, Mitgestaltung der Politik, aus der Produktion und so weiter und so weiter. Natürlich gibt es also Frauen, die den Faschismus mitgemacht haben, aber der Faschismus selber ist für mich eine männliche Produktion, als Staatsform, Lebensform. Ich nenne das Produktion einer bestimmten Wirklichkeit, Herstellung von Realität. Was Hans-Jürgen Süberberg in dem Film versammelt, sind sehr viel von den Materialien, von denen man, glaube ich, ausgehen muss und soll, wenn man über den Faschismus spricht, daran kommen will, als eine Produktion der Deutschen, bestimmter Deutscher, die ich, wenn ich das in zwei Hauptbegriffen aus Männerfantasien gerade sagen darf, als Figuren begreife, die aus dem 19. Jahrhundert, aus dieser militarisierten Gesellschaft mit einem Gefühl nicht vorhandener oder fehlender Körpergrenzen herausgekommen sind. Das überlappt sich mit diesen ganzen Geschichten, dass die Deutschen immer nie ihre eigenen Landesgrenzen sicher waren. In primitiven Gesellschaften besteht immer eine Übereinstimmung von Körpergrenzen und Landesgrenzen. Deutschland muss eine sehr primitive Gesellschaft gewesen sein, auf dieser Männersoldatenseite bis zum Ersten Weltkrieg, auch bis 1933 und auch bis 1945. Diese ganze Geschichte von abgehacktes Oberschlesien und Olpenmalme, die Saarland, Nordschleswig, wurde in der ganzen rechten Literatur immer dargestellt als zerstückelter Körper Deutschlands, der in Übereinstimmung gebracht wurde in dieser ganzen Redeweise mit der Zerstückelung des eigenen Körpers, zerprügelt und dann militärisch in einer zweiten Geburt neu zusammengesetzt, erzogen, aber der eigenen Körpergrenzen aus Gefühlen heraus, die in diesem Körper sind, dieser nie sicher. Deswegen nach außen immer gewaltsam und immer im Versuch, die äußeren lebendigen und sich bewegenden Realitäten in Blöcke zu bringen, unter Kontrolle zu bringen, von sich selber fernzuhalten, ein Vernichtungsprozess. Man kommt an diesen aber nicht ran, wenn man nur faschistische Ideologie kritisiert und die als dumm und entlarvt, wie das die linke Kritik zum großen Teil getan hat. Und das ist auf dieser Ebene berühre ich mich mit Süberbergs Arbeit, dass ich genau von daher auch da herangegangen bin, die Leute selber reden zu lassen, zu hören, was steckt da drin an Zerrissenheiten, an Gefühlen, woher kommt diese Gewalt. Männerfantasien ist ein Versuch, die faschistische Gewalt zu beschreiben an erster Stelle. Weniger die Staatsform, sondern woher kommt diese Gewalt und was ist das für eine Art, mit der Realität umzugehen. Hans-Jürgen Süberberg macht das in seinem Film in meiner Ansicht nach sehr unterschiedlich, diese Dinge darzustellen. Und ich möchte auf einer Seite in der Montage von Musiken, sehr ganz in Runge, die Bergsee-Bilder, Caspar David Friedrich, was in Anführungszeichen deutsche Romantik oder auch so eine deutsche Subkultur genannt werden kann, was mit Karl May, Ludwig und so weiter sich berührt, was Sie erwähnt haben. Da springen manchmal in dem Film in Momente heraus, oder ich will mal sagen, ich habe zwei Teile dieses Films sehr gerne gesehen, weil sie für mich besser gemacht sind, und andere Teile, besonders den ersten, sehr ungern gesehen, weil ich ihn sehr gefuscht finde, wo der Montageanspruch oder brechtische Verfahren anzuwenden, der Anspruch, den Süberberg erhebt, für mein Gefühl nicht eingelöst sind. Da ist einfach die Tonspur vollgemacht mit Wagner oder mit Sätzen aus Mozarts, das ist der zweite Satz, glaube ich, aus dem D-Moll-Konzert, die einfach laufen und laufen. Dazu kommen Bilder, Kommentare, dazu kommen Stimmen, die für mein Gefühl diese Musik vergewaltigen. Der Kontrast, den Süberberg möchte, zu sagen, da steckt das Gute oder bessere Deutsche drin, was die Faschisten auf diese andere Weise, auf in schlechtere und künstlerischere, in sub- oder nicht so gelungene Weise auch wollten, das funktioniert in großen Teilen des Films meiner Meinung nach nicht. Das bleibt einfach nebeneinander stehen und die Musik wird zugeredet und zugekleistert. Ich würde sogar so weit gehen, dass in Teilen des Films die Mozart- und die Wagner-Musiken durch Süberbergs Verfahren, sie in dieser Weise zu bebildern, vergewaltigt werden. Da höre ich erstmal auf. Ja. Danach Sorbell. Ich bin auch der Meinung, dass, und ich finde es charakteristisch und typisch für heute in diesem Ort, dass auf einmal das Wort Irrationalismus benutzt wird. Ich finde das sehr bequem. Irgendwie, denn aus dem Chaos, in dem wir uns befinden, hier, heutzutage, das ist keine Lösung, an die Welt weiterzudenken, wenn man das Begriff Irrationalismus als positive Konzept benutzt. Also, ich würde also ganz banalerweise das Wort Materialismus benutzen. Ich denke, dass die größten materialistischen Cineasten sind immer religiösen Cineasten gewesen. Zum Beispiel, ich meine, es gibt keine materialistischere Kunst als die Kunst von Karl Dreyer. Und warum, weshalb, das ist ein Geheimnis, ich glaube, er wollte das Nicht-Sehbare sehbar machen. Zum Beispiel, das ist auch bei einem Filmmensch wie Bresson. Und ich denke, dass was der Hans-Jürgen, aber ich würde nicht trennen die Persönlichkeit von Hans-Jürgen von seiner Kunst. Aber was ich meine, dass um ein konkretes Beispiel zu geben, ich meine, dass das Werk von Süberberg bleiben wird, und im Grunde genommen uns mehr zu denken und irgendwie ein Werkzeug, was die Realität angeht, als solches benutzt werden kann. In Frankreich zum Beispiel, warum war der Film wir haben entdeckt durch diesen Film, warum so viele deutsche Nazi gewesen sind. Ganz einfach, das hat die Aufklärung uns nie erzählt. Warum junge Leute ihre Träume in diese Sache haben, warum wurde sie verwirklicht? Und das war sehr, sehr, sehr wichtig für uns, das endlich zu verstehen, dass Nazismus, dass Hitler und so weiter, das war überhaupt nicht etwas Scheußliches, das war etwas, was die Deutschen brauchten. Und ich würde sagen, leider Gottes, ich habe das Gefühl, dass es könnte, wenn man weiter von Irrationalismus spricht, weitergehen. Das ist immer ein geheimer Wunsch und eine geheime Lösung. Ich muss sagen, eine ganz kleine Anekdote und dann werden wir weiter darüber sprechen. Es ist einfach, das ist eine Anekdote, weil Frankreich ist von Deutschland fasziniert, gerade weil nicht Ratio und Irratio, aber wir sind nicht zerbröckelt. Das heißt, wir sind krank da drin, wir sind bürokratisch seit sehr langem und deshalb sind wir fasziniert von den deutschen Dramatikern, von den deutschen Filmleuten und so weiter. Und warum? Weil zum Beispiel wir brauchen Heiner Müller, wir brauchen Sieberberg, wir brauchen Straub zum Beispiel. Und ihr braucht uns überhaupt nicht. Wir haben euch, das ist wahr, außer Jean-Luc Godard eventuell. Aber ja, aber ich würde nicht sagen, ich sehe nicht viele französische Schriftsteller auf den deutschen Bühnen und so weiter. Aber Quatsch damit. Also ich wollte nur eine kleine Anekdote geben. Einmal hat sich jemand zu mir gewendet und hat gesagt, sagen Sie mal, Sie sind Jude und Kommunist, was ich immer noch bin, also Jude, da kann ich nicht helfen, ein Kommunist hätte ich helfen können, aber ich bleibe Kommunist. Und man hat mir gesagt, also sagen Sie mal, der Hans-Jürgen Sieberberg möchte einen Film über Hitler machen. Was denken Sie, wenn Sie Ja sagen, dann wird er Geld von uns kriegen. Wenn Sie Nein sagen, wird er kein Geld von uns kriegen. Das ist so geschehen. Ja? Und ich habe gesagt, aber natürlich, Sie sollen ihm Geld geben. Also dann können wir weiter. Mir ist der Ansatz von Susan Sontag, also nicht das Wort Irrationalismus zum Verständnis des Werks von Sieberberg zu machen, sehr angenehm. Aber wir machen jetzt das, was wir eigentlich immer machen. Wir reden, wie Sieberberg zu verstehen ist und wie er interpretiert werden muss. Aber nun sitzt er neben uns. Wie stehen Sie denn dazu, zu unserer Meinung? Also ich habe das damals aufgebracht, dieses Wort Irrationalität, muss ich bekennen. Und zwar habe ich, als der Hitler-Film entstand, wieder einmal überlegt, wie kann man den machen? Da gehen viele Überlegungen voraus, sonst kann man so etwas ja wohl kaum organisieren. Es war quälend, nicht nur was den Stoff betrifft, sondern eben auch die Form. Und dann auch, wie kann man es begleiten durch einen Text? Und dieser Text ist nun vorangestellt der Publikation, wie in Deutschland bekannt geworden ist, bei Rowohlt. 50 Seiten, ein Essay, wobei das Wort Irrationalität eine gewisse Rolle spielt. Und ich habe das damals ganz bewusst provokativ benutzt. Und zwar als Kontrast, nicht als Ästhetik, sondern als Kontrast zur landläufigen Ratio der Aufklärer in Deutschland. Ich habe gedacht, die Rationalität, das Gegenteil, Irrationalität, also versuche ich das, auf das es mir da ankommt, unter diesem Oberbegriff zusammenzufassen und vorzuschlagen. Natürlich provokativ und als Negation der Rationalität, die letzten Endes für mich geschäftsmäßig in Computertechnologie des Denkens führt. Damit habe ich leider nun bis heute zu tun. Das ist offenbar nicht auszurotten und ich danke also Bernard für einige Worte in diesem Zusammenhang. Ich war auch der Meinung, man muss einen Weg finden, nicht ganz andere Ansicht als Herr Teweleit, man muss einen Weg finden, um zu verstehen, warum Hitler möglich war. Und nicht, weil ich der Sache anhänge, ich bin von Natur aus eher auf der anderen Seite, wäre sicher unter Hitler einer der Opfer, wie ich mich heute als einer auf der anderen Seite der heutigen Medien wiederfinde, so wäre ich es da sicher mit ganz anderen Folgen noch. Ich würde also nicht so sitzen können, wie ich es hier sitzen kann. Drüben kann ich es schon nicht mehr. Wie die Medien vorschlagen. Das ist sehr, sehr absolut und rigoros ausgedrückt in den dortigen Medien und nicht sehr Goebbels-fern. Aber Gott sei Dank haben wir ja nun ein Deutschland, wo man selbst noch innerhalb der Grenzen diskutieren kann und nicht ins Ausland gehen muss. Ich finde, was Bernard Sobel gesagt hat, oder was heißt finde, ich danke ihm sehr für diesen Ausdruck, dass durch den Film ihm und vielleicht anderen Leuten in Frankreich und über Frankreich hinaus es möglich ist zu verstehen, warum Hitler oder sagen wir mal das, was damals geschah, ein Angebot an die Menschen war. Auch dieser Film war kein Film über die Figur Hitlers. Sie müssen sich vorstellen, ich habe das mal damals nachgezählt, ich glaube, der ist vierfach oder sechsfach tritt er auf, meistens als Puppe in verschiedener Gestalt und einmal in Fleisch und Blut. Und da ist er dargestellt von einem Schauspieler, den ich bei Brecht übrigens kennengelernt habe, als Famulus im Urfaust und der dann bekannt wurde den Deutschen durch das Fernsehen als Ekel Alfred. Durch einen solchen Spießer habe ich Herrn Hitler dargestellt, also das müsste doch wohl eindeutig sein, an welche untergründigen Ebenen ich appelliert habe, um diese Figur dann zu personalifizieren. Dazu braucht es keine Erklärung, keine Sonntagsreden, sondern so arbeitet man eben, wenn man in der Kunst arbeitet, die ich hierfür in Anspruch nehme. Das mag vielleicht eine Berührungsangst auslösen bei den Deutschen und den Kindern der ehemaligen Hitler-Anhänger. Mehr Berührungsangst als im Ausland, aber da kann ich nicht helfen. Es muss diese Wunde immer wieder berührt werden, nur es ist natürlich quälend, auch für mich. Und natürlich ist es manchmal einfacher, wenn aus größerer Ferne in anderen Ländern der Zugang etwas einfacher wird und man vielleicht etwas aggressionslos, erstaunlicherweise eben auch gerade bei den anderen auf der anderen Seite, also ich meine, Bernard ist ja der Sohn eines Immigranten aus Deutschland und eines Opfers, also trotz dieser räumlichen Ferne doch ein sehr naher Verwandter, ist es ihm möglich, offenbar in diesem Klima, in dem er lebt, die Sache anders zu betrachten. Und das ist ja dann auch sehr schön, wenn diese Dialoge ausgeführt werden können, vielleicht auch ganz hilfreich. So habe ich das jedenfalls gemeint. Nur die Wunden nicht zu berühren, das ist mir nicht möglich. Noch ein Wort zu Susan Sontag. Das Wort Romantik vermeide ich immer sehr, vielleicht so sehr wie Sie, denn das Wort Irrationalität. Romantik ist in Deutschland sehr begrenzt auf eine nachklassische Ästhetik, also nach Goethe, und da habe ich eine Berührungsangst, schon auch aus Nähe. Es ist sehr gebunden an eine ganz bestimmte Epoche und Stilhaltung und nicht so sehr an ein künstlerisches Temperament. Darum haben wir in Deutschland vielleicht von unseren Hochschulen herkommend nicht die Möglichkeit, über diese Methode des Denkens und Arbeitens so frei zu sprechen, wie sie das tut. Im Ausland ist ja Romantik auch, schließt ja auch die Epoche mit ein, die bei uns die Klassik bezeichnet. Das nur noch ein bisschen als Antwort auf Frau Rednerin. Ich möchte gerne noch einmal Süberberg zitieren, um seine Methode verständlich zu machen. Er schreibt, es geht um jene teuflisch-aufklärerische Ironie, das Erschreckende im Banalen zu entdecken, die Größe des Bösen mit der immer lauernden Trivialität zu konfrontieren und Absurdum zu führen. Und es geht um die traurige Erkenntnis, dass für Opfer und Täter wie für die Zuschauer der Geschichte diese Krise der menschlichen Existenz eine attraktive Dämonie besitzt. Nun sehe ich gegenwärtig das Thema Faschismus vor allen Dingen in der Kunst von zwei Seiten her aufgearbeitet, zwei extreme Richtungen gegenüberzustehen, die, meine ich, beide irgendwie in der Sackgasse gelandet sind. Die eine Richtung ist jene, die versuchen gerade das, was Süverberg sagt, diese attraktive Dämonie, diese Verführung, die der Faschismus ja bei den Menschen durchaus bewirkt hat, herunterzuspielen und die Fragen des Widerstandes stärker in den Vordergrund zu stellen. Zu dieser Richtung zähle ich auch Brecht, der ja meint, es ginge nicht darum, Hitler als den großen Verbrecher herauszustellen, sondern als den Verüber großer Verbrechen. Und die andere Seite, die andere Richtung ist jene, die eben gerade diese Dämonie, die Mystifikation, die Verführung deutlich machen. Und die hat nun wiederum sehr extreme Kritiker gefunden. Einer ist Saul Friedländer, der meint, dass eben gerade diese Versuche deutlich zu machen, diese Dämonie, diese Verführungskraft, die der Faschismus besaß, denn sonst wäre es nicht möglich gewesen, so viele Massen hinter sich zu bringen, dass aber diese Autoren, die das darstellen, selber dieser Verführung des Faschismus bewusst oder unbewusst verfallen seien. Und er führt sein Buch, das zuerst in Frankreich erschienen ist, aber auch in Deutsch jetzt vorliegt, da führt er sehr unterschiedliche Leute zusammen, Fassbinder, Tournier, Speer und Fest, aber eben auch Süverberg. Aber ich glaube, das eben geht eigentlich von einem anderen Verständnis der Süverbergschen Methode aus und sehe diese Methode etwas anders, und da sind wir eigentlich schon bei diesem zweiten Komplex, wie wird diese Methode gehandhabt? Diese Dramaturgie der Verbindung von Brecht und Wagner halte ich eben eine Methode, die Einheit der Gegensätze dramaturgisch nutzbar zu machen. Ich sehe das hier etwas, obwohl ich in vielen Teilen auch mit Tefeleit übereinstimme, das doch etwas anders, dass gerade diese starken brechtschen Verfremdungselemente, die Süverberg auch benutzt, wiederum differenziert und kritisiert werden durch die Verwendung der Musik von Wagner, und dass dadurch verschiedene Gefühlsebenen aufgebaut und gleichzeitig gebrochen werden und dadurch differenziert. Aber man kann natürlich auch diese Methode anders sehen, wie ja auch das Beispiel Saul Friedländer, der ja ein Bernard wird das vielleicht sicher genauer wissen, da sich die Diskussion hauptsächlich auch in Frankreich abgespielt hat, dass man eben diese Methode anders sieht. Ich wollte eins sagen, auf einmal ist mir im Kopf etwas gekommen. Ich habe das Gefühl, dass das ganze Missverständnis, was Hans-Jürgen betrifft, er ist daran schuldig, weil er eigentlich zu sehr leichterweise mit den Wörtern spielt. Zum Beispiel das Wort Demokratie. Und im Grunde genommen, ich habe das Gefühl, dass wir sind im Herzen der Frage. Wenn du sagst, und das Wort Aufklärung, das heißt, wenn du die Aufklärung und Lessing und Diderot und was weiß ich und so weiter, das sind die Leute, die gerade die Aufklärung und Kant, die haben über das schwarze Loch gearbeitet, nicht, dass alles erklärbar ist. Die Technologie, das ist nicht die Demokratie. Die Technologie, das ist eine Fatalität, die der Mensch entweder wird handhaben oder nicht. Die Demokratie, das ist keine Fatalität und die Technologie ist nicht die Schlussfolgerung der Demokratie. Insofern bist du ein Erbe, ich meine nicht in deiner Kunst, aber in deiner Art und Weise ein Erbe von Fritz Lang. Ich meine, wenn man sich das Werk von Fritz Lang, also Nibelungen, Mabuse, wenn man spricht von Faszination, Dämonie, ich bin nicht damit einverstanden. Das ist zu leicht. Also es gibt keine Dämonie, wenn auf einmal alle Leute aus der DDR irgendwie etwas, die brauchen etwas. Dass sie etwas brauchen, das ist nicht gezwungenermaßen Dämonie. Wenn Fritz Lang beschreibt, die Weimarer Republik in M. der Mörder als etwas, was irgendwie ein bisschen faul, ein bisschen so, und er sagt, die Unterwelt, die hat eine bessere Moral, oder wenn Mabuse da ist und so weiter, dann verstehe ich ganz genau, dass der Goebbels den Fritz Lang sagt, sie sind den Cineast, den wir brauchen. Und auf einmal Fritz Lang sagt, Entschuldigung, ich bin Jude. Und dann sagt ihm der Goebbels, wer Jude ist in diesem Land, bestimmen wir. Ja, und natürlich, da er ein kluger Jude gewesen ist, hat er gleich seine Fahrkarte genommen und ist abgehauen. Aber ich finde, das ist viel mehr Dämonie und echte Dämonie bei Fritz Lang gibt. Und dass der Fritz Lang daran gearbeitet hat, dass ein Hitler an die Macht kommen konnte und dass deine Arbeit ist eine Arbeit für Demokratie. Als solche empfinde ich es. Also was du sagst, ich meine, des Öfteren natürlich verdienst du die Prügel, die du bekommst. Weil, Entschuldigung, weil man kann nicht über Demokratie so leichterweise sprechen. Ich bin Demokrat, ich bin für Demokratie. Was hier passiert, das ist unser einziges Werkzeug. Das hängt davon ab, was wir daraus machen. Verstehst du? Und natürlich auf einmal, es ist als ob, nicht in deiner Kunst. Denn im Grunde genommen, du bist, und ich bin ganz einverstanden mit Susan Sohn, du bist ein Bauer, das heißt ein Realist. Und wenn du arbeitest, also du arbeitest mit deinen Kartoffeln, dein Gemüse und so weiter und du machst deine Küche. Und du kannst nicht anders machen. Und auf einmal spielst du der Philosoph. Und da... und dann klappt irgendetwas nicht. Weil das ist alles. Und dann muss ich sagen, wenn du sagst, zum Beispiel die jüdische Linke und so weiter, und du siehst, wie ein Dämon sie da schreibt, natürlich nehme ich dich nicht ernst, sonst wäre ich nicht hier. Verstehst du? Und deshalb meine ich, das ist ein Gespräch, was irgendwie... Deshalb sollen wir vom Rationalismus, Irrationalismus und so weiter, es würde wirklich, ich werde dir etwas sagen. Das Chaos ist so groß, dass zum Beispiel wir in Frankreich, wir sprechen von Humanismus. Ich finde, dass du das Wort Demokratie so leichterweise benutzt wie Gorbatschow das Wort die universelle Gesetze. Verstehst du? Ich meine, es gibt keine Dämonie. Die Gesichter, die man sieht in den Augenzeugen unter Hitler, das ist nicht ein Volk, was voll Dämonie da gewesen ist. Die sind befriedigt gewesen durch etwas. Das sind Menschen gewesen auf einmal. Und das war nicht wie die Augenzeugen, die man aus der DDR, viele Leute mit blauen Hemden und so weiter, die ganz traurig aussahen, im Grunde genommen. Verstehst du? Also, dann soll man nicht alles mischen und dein Werk ist, ich meine, der Beispiel Fritz Lang und du, das sind zwei Welten. Fritz Lang kann mit Brecht arbeiten, der bleibt Fritz Lang. Du kannst Gedanken aussagen, die der Lang nie gesagt hätte, du bleibst ein Schüler von Brecht oder irgendwie in dieser Ästhetik und so weiter, wie Bob Wilson und wie Straub, du bist ein Materialist. Und das ist, also ich weiß, dass du sehr besorgt darüber bist, aber das ist mein einziger Grund. Und mein Versuch zu verstehen, inwiefern, zum Beispiel, ich würde sagen, Wim Wenders ist ein Idealist. Er erlaubt sich auf dem philosophischen Gebiet und deshalb hat er Erfolg. Zum Beispiel, die, comment ça s'appelle le film là, die Flügel des... Der Himmel über Berlin. Da werden philosophische Sachen gesagt, aber im Film, da auf einmal fängt an, der Peter Handke zu plappern über die Philosophie und so weiter. Und, ja, aber im Film. Und eine billige und kitschige Art und Weise über die Realität zu sprechen, was in deinem Film, da du ein Bauer bist, dann wagst du es nicht, so etwas zu machen. Das ist einfach entsetzlich. Das sind die Werte von vorgestern. Die können nicht mehr so reden. Ja, aber wir wollen ja einen Dialog mit dem Publikum machen. Das machen wir am Anschluss. Wir wollen weiter in die Diskussion. Ich denke. Lück, entschuldige. Sagst du noch mal von Anfang an, was du sagen wolltest? Wir haben es nämlich nicht verstanden jetzt. Ich meine bestimmte Werte, wie wir Idealismus, da Materialismus. Die sind passé, die Werte. Die gibt es nicht so einfach. Und man kann es nicht immer alles aufnehmen und kauen und sagen, so ist es. Also die Philosophie und das, die Gedanken funktionieren anders. Aber was würdest du jetzt vorschlagen? Was hast du zu sagen, Glück? Erstmal ist es eine physische Reaktion gegen ein ewiges Kauen in Begriffe und immer kauen in bestimmten Begriffen bleiben und gar nicht mehr aus den Begriffen herausdenken. Der ist Idealist, der ist Bauer, der ist ein gereinigter Antisemit, der ist so und so. Der sieht den Faschismus so, der sieht so. Man funktioniert nicht mehr so. Ja, also das, mein lieber Luc, das ist wiederum Terror. Dann verlasse ich den Saal, weil jedes Wort, du sagst, das ist alles Scheiße, und dann also sag etwas, worüber man diskutieren kann. Sag nicht, was die Leute sagen, das ist à la mode, was du sagst. Das ist modisch, was du sagst. Wir wollen nicht in eine Beschimpfung ausarten, ja, sondern in argumentieren. Bitte, Heiner Müller. Nicht vermeidbar sein, aber es macht nichts. Mich interessiert ein anderer Punkt. Ich will das nur mal ganz kurz, vielleicht kommen wir auf ein anderes Gleis da. Es ist doch offenbar so, dass, oder ein Brecht-Zitat erstmal, in dem Cäsar-Roman von Brecht gibt es einen schönen Satz über Cäsar. Für die Dichtung ist er etwas, in das Brutus sein Dolch steckt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Satz, auch für unsere Debatte. Für die Dichtung ist er etwas, in das Brutus seinen Dolch steckt. Cäsar. Und natürlich ist Kohl für die Kunst weniger interessant als Hitler. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und man muss nur aufpassen. Heiner, kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Ja, natürlich ist Kohl für die Literatur wesentlich uninteressanter als Hitler. Oder für das Kino oder überhaupt für jede Art von Kunst. Und Hitler war sicher ein begabterer Künstler als Kohl. Aber trotzdem ist es sehr gefährlich, wenn man sich als Künstler mit diesem vampiristischen Bedürfnis nach Intensität in die Politik begibt. Und das ist vielleicht das Problem mit dem Buch. Und ich glaube, das Problem besteht unter anderem darin, dass, was für die Kunst richtig ist, man schreibt, was man nicht denken kann, oder man filmt, was man nicht denken kann, aber wenn man dann sich auf die Ebene des Feuilletons oder der Politik oder der Publizistik begibt, wird das gefährlich, wenn man da schreibt, was man nicht denken kann. Vor 12 Stunden oder wann war die Aufführung der Marquise von O? Also in mir leben Bilder. Und da hat sich bei mir etwas verfestigt, was ich beiden zugestehen muss und sehr gerne tue, dass auf einmal etwas wieder gezeigt wurde. Es wurde zwar laut manchmal umgegangen, ganz selten, es wurden Bewegungen, große Bewegungen gemacht, aber sie waren beherrscht, trainiert und hatten etwas, was, wenn ich mit jungen Leuten jetzt rede, die meinetwegen Düsseldorf an der Akademie sind, die mir sagen, Abzeichnen kommt nie in Frage. Ich brauche keinen nackten Menschen angucken, den Abzeichnen. Die also nicht begreifen, dass das Abzeichnen nicht so gemeint wäre, dass man ein Abzeichnen, sondern dass man das Maß kennenlernt. Und gestern kam etwas wieder, was ich bei Brecht gesehen hatte, bei den Chinesen gesehen hatte. Es sind Gesten, die nicht, sondern es ist etwas ausgebaut für einen Bildhauer. Es ist natürlich wunderbar. Mit dem Bühnenbild ist auch bescheiden und mir sehr angenehm ist, der Einfall. Ich will damit sagen, dass, ich gehe jetzt nicht auf den Film ein, dass diese Marquise von O für mich etwas gegen die Verwilderung, gegen die wahnsinnige Verwilderung ist und dass man scheinbar doch an den Rand gedrückt werden muss, um sich gegen Verwilderung zu wehren. Also bleiben Sie doch am Rand, vielleicht doch. Und aber da möchte ich auch was zu sagen. Es bedeutet ja unglaublich viel Arbeit, Durchdringung der Materie, wenn man Kunst machen will oder einen Stein bearbeitet oder also egal, Silberberg mit seiner Kunst und ich mit dem, was ich tun kann. Und dazu gehört unendlich viel Arbeit, dazu gehört wirklich tiefe Durchdringung des Materials eben mit Geist. Und darum geht es. Und ich glaube, dass der ganze Unmut von Silberberg eben in dem Buch auch sich gegen diese ungeheure Schlamperei, Verwilderung, Faulheit, ich könnte da noch vieles sagen, also dieses ganze unansehnliche, unverschämte, dilettantische, einfach inzwischen ihm so steht, mir übrigens auch, dass er also zu solchen Dingen greift, eben ein solches Buch schreibt und damit selbstverständlich auch unsere Zeit, das heißt aber auch den Staat, in dem wir leben, die Staatsform auch, wo alles so allgemein wird, so lauwarm wird, so nachlässig wird und es eben, ja, wo jeder alles irgendwie darf und alles dann auch irgendwie versumpft, nicht wahr? Und dagegen ist, glaube ich, das ist der Punkt, der so wehtut, wenn man sich mit Kunst ernsthaft auseinandersetzt und man und daher, glaube ich, entstehen dann eben Dinge, also wie Silberberg dieses Buch geschrieben hat, dass er sich hingesetzt hat, sich Gedanken darüber gemacht hat, wie kann es passieren, was ist denn überhaupt passiert in den letzten 40 Jahren? Wie konnte das, wo wir heute stehen, dieser ungeheure Niedergang, wie konnte das entstehen? Woran liegt das? Nun ist das ein weites Feld. Aber ich möchte das zu Ende sagen, aber also es ist ein sehr weites Feld, darüber kann man lange und sehr verschiedenartig sprechen. Was ich nicht verstehe, ist, dass wenn jemand sich hinsetzt, macht den Versuch, darüber nachzudenken, dass man darüber nicht diskutieren kann, dass man nicht sagt, ja, wir sollten das bedenken, ich bin nicht seiner Meinung, ich bin ganz anderer Ansicht, aber es müsste doch eigentlich gerade in einer Demokratie für meine Begriffe zu einem Gespräch kommen, denn dafür ist die Demokratie ja eigentlich da, anstatt dass man solche Versuche der Äußerung... Sprechen, aber ich würde doch sagen, wir lassen Frau Kleber zu Ende sprechen. Also hier lassen wir noch alle mal ausreden. Das ist eine Meinung des Hauses. Sie hat bisher immer noch jeder Mann seine Meinung sagen können. Ich bin echt traurig. Aber bevor ich jetzt in der Diskussion weitergehe und bevor wir auch auf das neue Buch zu sprechen kommen, das wollen wir diskutieren, möchte ich auch noch eine ganz konkrete Frage an Herrn Silberberg richten. Worin besteht denn nun eigentlich der Unterschied zwischen der Dramaturgie des Hitlerfilms und der Marquise von O? Gibt es da eine Entwicklung oder gibt es da einen Zusammenhang? Ja, Darauf antworte ich gerne, obwohl sich jetzt so viel angestaut hat, worauf ich auch gerne geantwortet hätte. Nun gut, der Unterschied zwischen dem Mittlerfilm und der Marquise von O. Ist viel. Zum Beispiel das Wort Kleist. Dann könnte ich sagen, eine Entwicklung von Brecht zu Fritz Kortner. Beide haben in meiner Entwicklung eine große Rolle gespielt. Ich könnte sagen, das eine ist 37 Jahre nach Hitler, das andere ist 45 Jahre nach Hitler. Also es gibt natürlich auch, wenn ich dem heutigen Tage einen Titel gegeben hätte, dann hätte ich statt Irrationalismus, Glanz und Elend des Irrationalismus, hätte ich lieber gehabt, dass man darüber sprechen würde, Glanz und Elend des deutschen Idealismus. Das schließt sehr viel ein, auch Marx zum Beispiel. Und denn ich betrachte auch ihn natürlich als einen Erben dieses deutschen Idealismus. Der Unterschied, vielleicht kommen wir da wieder hin, was jetzt ganz aktuell ist. Der Unterschied ist folgender. Nach dem Hitlerfilm war für mich eine bestimmte Beschäftigung sowohl mit der Geschichte als auch mit einer gewissen Nachkriegsästhetik wohl zu Ende. Das habe ich noch nicht ganz verstanden damals, aber heute sehe ich das ganz deutlich. Ich habe gemerkt, nach und nach, dass gewisse ästhetische Prinzipien nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich lebe ja, natürlich entwickle ich mich, wenn ich arbeite, und ich nehme Abschied von alten Methoden, Epochen. Das, was beim Hitlerfilm noch möglich war, das ging alles bei der Ausarbeitung der Penzelea zum Beispiel und den Zwischenstufen dahin und der Marquise nicht mehr. Also, was ist das? Das ist diese Worte von der Ästhetisierung der Politik und Politisierung der Ästhetik. Das sind die Geschäfte der Ironie mit dem Heiligen. Das ist der Kunstverbot nach Auschwitz, kein Gedicht mehr. Das ist Sublimierungstheorien des Psychologismus. Das ist Heimatutopie nie gewesen. Ich bin in einer Heimat gewesen. Ich will es auch darstellen, wenn ich mit Kleist zu tun habe. Immer wieder muss ich sagen, wenn ich Kleist darstelle, muss ich alles das, was ich eben genannt habe und noch vieles andere, zum Beispiel Auraverlust, alles das muss ich negieren. Ich muss, wenn ich Kleist so darstellen wie er wirklich war, wie man ihm gerecht werden will, dann muss ich ihn anders darstellen als mit diesen Dingen, die mir immer vorgehalten wurden. Nach dem Kriege, wie Waffen, haben sich meine Gegner bewaffnet mit den Theorien der jüdischen Intellektualität. Gleichzeitig war aber ich, wer durfte es denn mehr tun als ich? Ich war doch derjenige, der von den Immigrantenkindern und Immigranten am meisten akzeptiert wurde. Ich konnte doch diese Auseinandersetzung am allerersten führen. Wer denn sonst in diesem Lande? Ich wurde doch dort entdeckt, nicht hier im Lande, sondern gerade außerhalb. Und jetzt habe ich diese... Ich habe es gerade gesagt. Moment. Ich glaube, Sie haben... Ich glaube, Sie haben jetzt nicht verstanden, wovon ich gesprochen habe. Ich habe eben ein paar konkrete ästhetische Prinzipien genannt. Sie stammen alle von Benjamin, Adorno, Bloch, Hans Meyer zum Beispiel. Alle Kunst hat polemisch zu sein. Ich bin ganz anderer Meinung, und wenn Sie Kleist darstellen wollen, Kunst braucht keine Feindbilder, Kunst braucht Freundbilder. Wir sind heute in einer Epoche, wo wir darüber nachdenken müssen. Die Kunst ist zu Ende, wenn wir weiter nach Feindbildern suchen. Es ist für den Osten nicht mehr der Westen und für den Westen nicht mehr der Osten. Ist es ja auch jüdisch, weil sie von Juden gesprochen haben? Schauen Sie, das mag ja falsch definiert sein, nur unsere Linken haben das sehr gerne benutzt, um sich selber damit zu wappnen. Sie haben doch, ich sage ja, ich bin doch gerade entdeckt von den Immigranten. Ich darf doch diese Diskussion in diesem Lande hier bei uns anführen, denn ich bin ja nicht der Gegner, sondern ich bin doch gerade von denen geschützt. Ich muss doch einfach meinen Leuten in diesem Lande einmal sagen, was ihr tut, ist ranzig. Das sind alte Leute, teilweise gestorben. Die müssen doch, und das ist immer so gewesen, jede Epoche geht einmal zu Ende und es beginnt eine neue Epoche, auch im Stil, in der Ästhetik. Und nein, aber Moment, ja, das ist aber ganz richtig, natürlich, ich nehme das gerne auf. Wenn ich jetzt hier ist eine Frage. Natürlich, wenn ich mich mit Kleist beschäftige und wenn Sie das gesehen haben, dann mache ich doch keinen historisierenden Kleist. Wenn Sie diesen Kleist von mir anschauen, dann nehme ich einfach für mich in Anspruch, dass es ein Kleist ist, der wirklich auf dem letzten Stand der Möglichkeiten ist, wie unsere Zeit es machen kann. Ich komme vom Film, also mache ich es mit filmischen Mitteln. Siehe, meine Wurzeln kommen von Brecht und von Kortner, weiß Gott, also nichts Anrüchiges. Und mache es so, wie ich es kann. Also nicht historisierender Kleist. Aber es hilft mir bei der Realisierung dieser alten Vorlage, auf moderne Weise hilft mir die ranzig gewordene Ästhetik von vor 40 Jahren nicht mehr. Bloch war immer Karl May hochgeehrt. Hans Mayer, einer der besten Freunde in diesem Land. Solche Freunde habe ich hier selten gehabt. Also auch da bin ich frei von jedem Verdacht. Trotzdem, diesen Kampf muss ich führen. Ich muss einfach sagen, Heimatverlust nie gewesen, das stimmt bei Kleist nicht, also muss ich diesen Kampf führen. Und ich glaube, ein Bloch, wenn er leben würde, würde das verstehen. Das heißt aber, ich brauche quasi eigentlich auch deren Hilfe. Dann muss sie erstmal die Väter überwinden, um sich zu etablieren. Ein Schüler, der immer Schüler bleibt, ist ein schlechter Schüler, das ist Nietzsche. Ich muss einmal aus der Schülerposition dieser Väter, der Gründungsväter, heraustreten. Und ich lade jeden dazu ein, es auch endlich nach 40, 45 Jahren zu tun. Und dann können wir diese Väter auch ehren. Ich spreche jetzt nicht von Rassismus, ich spreche nicht von geistiger Verkommenheit, sondern ich spreche einfach von einer Generationsentwicklung auch in der Ästhetik. Das habe ich vorgeschlagen, da meine Gegner aber immer mit diesen Waffen mir gegenübertreten, muss ich sie angreifen, genauso wie sie mir gegenübertreten. Das ist genau wie mit der Demokratie. Wenn die Demokratie so ausschaut, wie sie vor einem Jahr ausgeschaut hat in Westdeutschland, dann musste ich sie angreifen. Es tut mir leid, ich musste sie angreifen. Und ich bin belehrt worden, ich habe Demokratie kennengelernt in Leipzig, in Dresden, in Gera und so weiter. Wenn Sie mein Buch lesen, werden Sie sehen, was ich da über Demokratie schreibe. Und das ist aber eine andere Demokratie, da bin ich sofort dabei. Ich sehe aber auch erschreckend, was aus diesen Basisentwicklungen der Demokratie wieder wird, wenn daraus Parteien werden und wenn daraus Wahlen dann entstehen müssen. Ich weiß keine Lösung. Ich sehe es auch und bin der Erste, der sagen wird, wenn in 3 Jahren das wieder ranzig wird. Also Unehrlichkeit werden Sie bei mir nicht finden, Ungerechtigkeit vielleicht, aber wenn, dann denken Sie nach, warum die Ungerechtigkeit entsteht. Darf ich? Jetzt sich selbst zu missionieren. Brauchen Sie diese Martini-Vorstellung, um sich selbst zu missionieren? Nein, wir wollen hier eine Verständigung unter uns und keine Selbstdarstellung, aber Sie müssen auch mal die Leute, die wir zu Gast hier haben, erst mal ausreden lassen. Und deswegen hat jetzt Herr Develeitsch das Wort. Nur ein Wort noch. Schauen Sie, wenn es nur darum ginge, mich hier zu rechtfertigen, dann wäre es wirklich eine schlechte Sache. Aber ich glaube, bei Worten wie Demokratie, Ästhetik, Kultur letzten Endes ist etwas anderes gemeint als nur eine Kleistvorstellung besonderer Art oder ein Film mit dem Thema Hitler. Schon bei Hitler fängt es an, allgemein interessant zu werden. Herr Teveleit. Ja, also ein Satz am Anfang. Wenn Sie sagen, Kunst braucht keine Feindbilder, dann sind Sie kein Künstler, denn bei Ihnen wimmelt es von Feindbildern. Vom ersten bis zum letzten Satz, den Sie sprechen, wenn Sie anfangen, frei zu reden. Und offenbar sind Sie wirklich ein vollkommen anderer, wenn Sie mit Bildern oder Tönen umgehen und an einem Schneidetisch sitzen und montieren oder mit einer Kamera oder in einem öffentlich-publizistischen Raum mit dort umgängigen politischen oder künstlerischen Begriffen umgehen. Dort kommt in ein fürchterliches Kraut raus. Ich will versuchen, ein bisschen ruhig zu bleiben, das, soweit ich kann, zu ordnen und am Schluss auch was zu dem sagen, was Sie Ihre Ehrlichkeit nennen. Die, vielleicht berührt es sogar den ersten Punkt, Kleist. Sie tun so, als würde es Kleist ohne Süberberg nicht geben. Sie erwähnen nicht mal den wunderbaren Romer-Film, in dem Frau Klever zu sehen ist, in einer der schönsten schauspielerischen Performances, die ich aus dem deutschen Kino, deutsch-französischen Kino kenne. Ich würde sogar sagen, die schönste. Und ist das nicht Kleist? Ist die Marquise von ohne unbekannte Geschichte? Und warum müssen Sie so darüber sprechen, wie Sie es tun, frage ich mal. Das ist meiner Meinung nach nicht nötig. Sie sagen immer Kleist, aber dann reden Sie Sätze wie der letzte dämliche Zeitungsschreiber. Und das passt nicht zusammen. Sie reden nicht auf dem Niveau von Kleist, eines kleistischen Satzes, auch nicht eines Joyce'schen Satzes, sondern in dieser fürchterlich abgebratenen Journalistensprache, die Sie zu bekämpfen vorgeben, und zeigen sich genau als ein Teil dieser Kultur, die Sie anzugreifen vorgeben, als ein fürchterlich integrierter Bestandteil genau dieser Kultur. Das ist ein... War es nicht deutlich? Also ich finde, dass Sie sehr ungenau darf ich sind. Darf ich zu Ende sprechen? Wenden Sie einen Satz. Ne? Ich, mit der Genauigkeit, ich kann viele Sachen... Stundenlang könnten wir über anfangen, über die Ungenauigkeiten von Süberberg Schreibe zu reden. Ich werde ein paar Beispiele, das stelle ich nochmal zurück. Ich will nochmal auf den Film, um das nicht ganz zu vergessen und nicht zu früh in diese, denn letztlich vielleicht doch zwar nötige, aber unergiebigere Polemik zu kommen, die sich dann nicht vermeiden lässt, in den Film nochmal. Und ich habe beim ersten Sehen dieses Filmes nach den 7 Stunden gedacht, der diese Materialien aufnehmen, die ich zum Teil kannte, zum Teil nicht kannte, die mir zum Teil sehr geläufig waren. Ich habe ja das Männerfantasienbuch gleichzeitig geschrieben mit dem Film und mit denselben Materialien zum Teil umgegangen. Also weder hat ich den Film benutzt, noch hat Süberberg meine Bücher benutzt. Er hat nur ein paar denunziatorische Sätze geschrieben in seinem Vorwort, zu denen ich nachher noch was sage, ohne das Buch zu kennen. Das Stichwort seine Schlamperei, die ich sehr gut belegen und begründen kann, werde ich auch noch tun. Aber nochmal zum Film. Ich habe hinterher gedacht, die Hohlwelttheorie ansehend, Welteislehre, alles das, was ich auch aus meinem Umgang mit diesem faschistischen Material, ich kann sehr gut verstehen, dass Franzosen oder Amerikaner sagen, so hat uns das noch kein deutscher Film gezeigt und eine besondere Zuneigung dazu haben, die teile ich vollkommen. Und das finde ich vollkommen verständlich und auch richtig. Jetzt weitergehend mit dem Film, der teils aber nur reiht, wo er Montage sagt, teils nur aneinander reiht und diese Stationengeschichte macht, noch eine Sache aus dem Hut zieht und noch eine, habe ich gedacht, das sollte ruhig weitergehen. Der Fehler des Films ist, dass er zu kurz ist. Die 7 Stunden. Es ist nicht der ästhetische Anspruch von Brecht, das sehe ich nicht, der ist da nicht realisiert, das halte ich für Gerede. Der Film sollte nach meinem Gefühl viel mehr dieser Materialien, es gibt ungeheuer viel mehr und es wäre sehr schön, wenn jemand in Süberberg das Geld geben würde, das zu machen, auf 24 Stunden ausdehnen und dann sollte man einen Ort einrichten, ob man das Museum oder Filmtheater nennen will, ist mir ganz egal, wo dieser Film an verschiedenen Plätzen in Deutschland 24 Stunden jeden Tag läuft, wo man abends um 10 reingehen, morgens um 4, nachmittags um 6 mit verschobenen Anfangszeiten, dass man nicht immer denselben Teil um dieselbe Uhrzeit sieht, das wäre eine äußerst nützliche Sache, weil die Materialien, die dieser Film hat, sind endlos und man kann tatsächlich endlos rein und das ist tatsächlich dieser Teil deutscher Geschichte und auf dieser Ebene finde ich auch nichts einzuwenden weiter. Ich möchte nochmal diese letzte Runde, unsere thematische Runde benutzen, um nochmal Meinungen zu dem neuen Buch von Süberberg zum Ausdruck bringen. Ja. Edith Klefer wollte noch mal dazu. Nein, ich wollte, dass der Luc Bondy das mal sagen kann, was er da ist vorbei. Gut, schade, Luc. Aber ich muss doch noch eine Frage an Herrn Teveletsch. Ich meine, in Frankreich zum Beispiel, wenn Intellektuellen, und es gibt viele jüdische Intellektuelle in Frankreich, Sie wissen es, wird nicht immer geschrieben oder gesagt, jüdische Intellektuelle. Da wird über Glucksmann, über Finkelkraut, über alle Leute, wird nicht immer geschrieben, es sind hier jüdische Intellektuelle, die das meinen, jüdische Intellektuelle, die das meinen. Das ist ein ausschließliches Problem von Ihnen, immer zu definieren, wer jüdischer Intellektueller ist. Und ich muss sagen, dass wenn Sie sagen, dass zum Beispiel nach dem, das ist natürlich empörend, muss schockierend sein, man kann nicht darüber hinweg, dass wenn Sie über die jüdischen Intellektuellen in Deutschland nach dem Krieg reden und sie sozusagen in den Haufen tun und sozusagen schreiben, dass sie das und das und jenes verhindert haben und sie noch mit den Linken zusammentun, muss nicht sein. Zum Beispiel Sobel ist Jude und Kommunist, ich bin Jude und nicht Kommunist, das gibt es auch. Es gibt verschiedene Formen von Juden. Und ich finde einfach, diese Art Pauschalisierung macht neuralgisch, heute noch. Herr Teveleit, haben Sie gestern die Markise gesehen? Ich habe sie gestern nicht gesehen, nein. Schauen Sie das an. Herr Teveleit spricht von Kleist und Romer und hat es nicht gesehen. Ich rede also darüber gesehen. Mit ihm nicht mehr. Wenn er hier sitzt und redet, und das sind die Deutschen, das sind die deutschen Wissenschaftler, reden und kennen es nicht. So sind die deutschen Journalisten und die Wissenschaftler. Sie reden und wissen nichts. Es ist eine Unverschämtheit, mir vorzuhalten, Romer, ohne das gestern gesehen zu haben. Sie müssen strafsitzen. Sie verstehen nichts. Es ist eine solche Unverschämtheit, mir vorzuwerfen, ich verstände nichts von Kleist und er weiß es nicht. Das habe ich nicht vorgeworfen. Es keine ist Spuren. Unverschämt. Ich habe das. Und ich muss sagen, er gehört wirklich weg von allen Diskussionen wie die Zeitungen, die diskutieren und urteilen. Es urteilen die Kritiker von 35 Zeitungen über deutsche Inszenierungen des Jahres, und von 35 Kritikern haben 2 die Produktion gesehen, die wir gemacht haben, Edith Klever. Und jetzt die wagen Sie mal, zu ja? urteilen, wer ist der beste Regie oder Darstellung. Es ist ungeheuerlich, Sie fehlen immer. Sie sind einfach schlecht. Darf ich Sie jetzt Sie mal sind zitieren, schlecht. Hier, wo Sie fehlen? Schlecht. Wo Sie fehlen, und Herr Süberberg. Wenn Sie dann... Und wenn Sie dann sagen, wir brauchen Feindbilder, das ist, ich finde einfach, wenn Sie gestern die Markise gesehen hätten, wenn Sie gestern die Markise gesehen hätten und Sie hätten den Schluss gesehen von der Markise, was es mich kostet und Kleist gekostet hat, diesen Schluss zu finden, lachen Sie nicht, lachen Sie nicht. Wollen Sie Stalingrad? Wollen Sie Hitler? Das ist Kampf. Die Kunst ist dazu da, eine Versöhnung zu schaffen auf einem anderen Niveau, als es demokratische Kompromisse sind. Wenn Sie das schaffen mit der Musik oder mit der Malerei oder was auch immer, dann haben Sie wirklich was erreicht. Und das haben wir versucht. Und Kleist hat es nur einmal, ist es ihm gelungen, in der Markise von O. Und das ohne Feindbild. Und da braucht er 80 Seiten und wir 4 Stunden. Und das ist wirklich eine Leistung. Und wenn wir das können, auch mit der Wiedervereinigung Deutschlands, wenn wir wirklich dafür einstehen wollen, kulturell einmal, was jetzt die Politiker tun, dann haben wir noch sehr viel zu tun. Also ich darf gerade fertig reden, was ich sagen wollte. Nur ein Satz. Okay. Wir haben leider nicht mehr die Möglichkeit, den Klaus Teveleit erschießen zu lassen. Das ist, gar nicht nötig. Ich habe zum Beispiel, also ein Satz, ich habe nichts zu der Inszenierung von Süberberg im Marquis von O gesagt, sondern ich habe Romer erwähnt und habe gesagt, dass ich diesen Film sehr mag. Das ist offenbar verboten, dass man jemand anders lobt als Sie, scheint es. das ist nicht ertragen können. Jetzt will ich einen Satz von Süberberg vorlesen aus seinem Vorwort vom Film, um seine Geschichte, wer was gelesen hat und wer schlampig arbeitet, zu unterstreichen. Weil es mich betrifft, kann ich das hier mit besonderem Recht, glaube ich, tun. Süberberg schreibt hier, in seinem von unseren Intellektuellen viel gelesenen Buch Männerfantasien zum Faschismus beschrieb K. Teveleit, er schreibt meinen Namen falsch mit V zweimal in diesem Absatz, zur Vorbemerkung, das betrifft genau, wie er seiner Monika, das ist meine Frau, Zitat und Eigenes für das Buch vorlegte, immer wieder und wie sie immer wieder ungerührt ambivalent sagte, wo ich schöne Eindeutigkeit entdecken wollte. Worauf Teveleit, wieder mit V, seine glänzenden Formulierungen und stolzen Erkenntnisse sofort fallen ließ, aus Angst, es könne etwas ambivalent sein. Interessant noch zur Genesis des Autors ist seine Herkunft, wie er sie selbst beschreibt, Vater Faschist, Kleinbürger, schlug den Sohn. Jetzt tauscht dieser seinen Vater aus in Marx oder Freud, aber das Strammstehen und Augengeradeaus bleibt. Aus Angst, er könne beim Seitwärtsschauen Zweifel bekommen, braucht er Eindeutigkeit. Während der Nazi-Zeit hießen Anhänger der Ambivalenz und ähnlicher Bemühungen Relativitätsjuden. Das Süberberg zu dem, was ich im Vorwort schreibe. Nun steht in meinem Vorwort das genaue Gegenteil. Dass meine Frau immer gesagt hat beim Lesen Ambivalenz und du machst es zu eindeutig. Und ich bin dem gefolgt, habe das aufgenommen, habe meine Eindeutigkeiten fallen lassen und versucht, die Ambivalenz darzustellen. Süberberg macht genau das Gegenteil draus, aus Angst, es könne etwas Ambivalenz sein. Das Zweite, Marx oder Freud, Augen stramm geradeaus. Die Marxisten haben das Buch beschimpft als nicht marxistisch. Ich habe gerade versucht, nicht die marxistischen linken Theorien auf den Faschismus anzuwenden. Genauso wie nicht Freud, die freudschen Theorien zur Gewalt und so weiter und so weiter. Es ist eine Revision von Freud, soweit ich konnte, und ein Abweichen von Marx und marxistischer linker Theorie in allen wichtigen Punkten dieser Theorie. Süberberg hat dies geschrieben ohne dieses Buch. Wenn er es in der Hand gehabt hat, hat er keine einzige Seite gelesen. Die eine, die er gelesen hat, falsch. Was er darüber schreibt, stimmt kein einziges Wort und sogar meinen Namen muss er zweimal falsch schreiben. Und dieser Mensch redet von Redlichkeit und Schlamperei von anderen. Gut. Meine Damen und Herren, geben Sie mir jetzt noch einmal das Wort. Ich würde doch vorschlagen, bevor hier ein Perpetuum mobile entsteht, möchte ich gern das Gespräch jetzt ans Publikum weitergeben. Wollen wir das nicht mal versuchen? Und wir können ja dann immer noch was dazu sagen, wenn wir gefragt werden. Aber es wäre mir ganz lieb, wenn wir das mal umgekehrt machen. Ja, ich würde aber ungern sehen, dass wir jetzt so zu einem doppelten Handgriff geraten, eine Publikumsbeschimpfung und dann das Publikum beschimpft, das Podium. Denn das würde uns nicht sehr viel weiterbringen. Ich würde sagen, wenn Sie konkrete Anfragen noch haben, dann würde ich das tun. Aber ich... sollten Sie das tun, aber bitte nicht jetzt in Einzelheiten. Mir wäre nämlich wirklich daran gelegen, dass wir zu einem Austausch über das Buch noch kommen, zu einem Standpunktaustausch, weil mir das Wichtige erscheint. Denn wir sind hierher gekommen, nicht um eine Meinung, eine vorausbestimmte Meinung zu äußern, sondern zu einem Meinungsaustausch zu begeben. Bitte schön. Ich wollte mal zur Begrifflichkeit der Diskussion was sagen. Die eilt ja so schnell voran. Das wird ein bisschen lauter. Ja, zur Begrifflichkeit, die mir so seltsam vorkommt. Ja, Herr Sieberberg sagt zum Beispiel zu dem Satz, der wahrscheinlich eine Frage war und eine gequälte Frage, kann man nach Auschwitz noch Gedichte schreiben, sagt er, ohne dass jemand was auffällt, Kunstverbot. Ich finde, das ist was ganz Schreckliches, dass dieser Mann zu diesem Satz, den wir alle kennen und dem ich keine Antwort geben kann, dass hier also überhört wird, dass er das Kunstverbot nennt. Und wir wissen ja, was ein Kunstverbot ist. Der nächste Punkt, Frau Kleber spricht davon, dass der Sieberberg gegen einen Niedergang kämpft. Mag er ja tun, aber ich möchte diesen Niedergang im Vergleich zu was? Melodramatische Inszenierung einer künstlerischen Fantasie. Was ist das? Mit dieser Art Inszenierung immer auch das mitgefördert, was sie bekämpft. Und ich sehe da hier auch ein sehr deutsches Phänomen, möchte erinnern an Robert Walzer aus dem Bleistiftgebiet. Er hat immer kleiner geschrieben und da konnte man es nicht mehr lesen. Es war ein Schweizer, die haben das ausgefunden und haben es entziffert. Es muss nicht so groß sein. Und wenn man einem künstlerisch nichts einfällt, muss man nicht immer Hitler bemühen und sonst was. Es gibt auch eine leisere Kunst. Und zur leisen Kunst gehört eine Begrifflichkeit. Und hier passiert etwas, das nenne ich funktionelle Verblödung bei Format und Takt der Intelligenz. Auszureden, das Niveau ist hoch, keiner ist drauf. Weitere Meinungen noch aus dem Publikum? Darf ich mal was fragen? Bitte schön. Also ich finde es viel wichtiger, anstelle von des Austauschs von verletzten Eitelkeiten ein bisschen zu erörtern, und das würde ich mir hier wünschen von Susan Sonntag, die viel zu kurz gekommen ist, was der Süberbergsche Romantizismus zu leisten, in der Lage ist, für das gegenwärtige deutsche Befinden und die Entwicklung in der Zukunft. Danke Ihnen. Susan Sonntag ist direkt angesprochen. I would prefer not to answer that question. Ich würde es vorziehen, die Frage nicht zu beantworten. Das Recht hat sie natürlich. No, I would like to speak to other things that have been brought up, but since it was I who introduced the term romanticism, it's not that I want to reduce Sieverberg to romanticism, but I simply think that there is a very large and very complex and polyphonic tradition that dominates 20th century art as well as 19th century art, which can be understood as romanticism, and that's not only a German phenomenon. That's all I'm going to say. Ich sagte deshalb, dass ich nicht auf diese Frage antworten möchte, weil ich gerne zu anderen Dingen etwas sagen möchte, die hier angesprochen worden sind. Und ich habe hier diesen Terminus Romantik zwar ins Gespräch gebracht, aber ich möchte auf keinen Fall damit sagen, dass ich Süberberg darauf reduzieren würde. Und ich meine, es gibt eine polyphone Tradition in der europäischen Kunst, sowohl im 20. als auch im 19. Jahrhundert insgesamt. Und das ist eigentlich viel mehr das, was ich damit gemeint habe. Und mehr möchte ich zu dem Thema im Moment auch nicht sagen. Danke. But since I have been given under other pretext the mic, I must say, since I may not have a chance to say it again, that I also, of course, want to associate myself with the statements made by Luc Bondy and by Bernard Sobel about this absolutely inadmissible and vulgar category of left and Jew that is used in Sieverberg's essay. I think it is really far from being a cathartic fingering of a wound. It is a vulgarity which is not worthy of any of the other claims made by his art at its best. And of course, I have told him this privately, and everyone else is telling him the same thing. It's not an original view, but I want to also say, as Bernard Sobel did, if I took it seriously, I wouldn't be here. This is a great artist, and we are here. Aber da ich das Mikrofon nun gerade schon mal habe, wenn auch zunächst mal unter einer anderen Voraussetzung bekommen, möchte ich diese Gelegenheit benutzen, mich auch zu distanzieren, wie es Bernard Sobel hier getan hat, von dieser meiner Meinung nach absolut unzulässigen Begriffsbildung der jüdischen Linken oder den jüdischen Intellektuellen, wie das in Süberbergs Essay stattgefunden hat. Und es ist eben in meinen Augen nicht eine Art Katharsis, einen den Finger auf die Wunde legen, sondern es ist einfach eine vulgäre, banale und unzulässige Begriffsbildung, die ich ablehne. Das habe ich bereits auch schon im Gespräch mit ihm getan, und es ist kein origineller Gedanke, den ich hier äußere. Viele andere haben es auch getan, und wie gesagt, er weiß das auch, aber wie auch Bernard Sobel gesagt hat, wenn ich ihn ernst nehmen würde, wäre ich nicht hier. Ja, Bernard Sobel. Ich möchte etwas noch dazu sagen. Es scheint mir, es wäre falsch zu glauben, dass Süberberg indem er fähig ist, das zu schreiben, was er geschrieben hat und so weiter, dann sollte man genau wie die Hitler-Figur versuchen zu verstehen, warum ein Intellektuell dazu gebracht ist, sowas zu schreiben. Und der Luc sollte sich daran erinnern, dass in Frankreich viele Intellektuellen sind fähig, jetzt auch, das ist die Wahrheit, zum Beispiel Revisionisten zu sein, zu negieren, dass es KZ gegeben hat, dass es überhaupt Hitler gegeben hat und so weiter. Es gibt auch viele, zum Beispiel, man muss wissen, dass die Figur von Heidegger zum Beispiel sehr wohl in Frankreich irgendwie als ein Grundstein der neue Gedanken oder ein Polemik mit Heidegger. Das heißt, Marx ist vorbei, uninteressant. Es gibt viele Intellektuellen, die Marx überhaupt nicht mehr lesen sogar. Viele Intellektuellen lesen Heidegger und beschäftigen sich mit ihm. Das heißt, da sind nur Fragen. Zum Beispiel in Paris sind viele Universitäten, viele Professoren und so weiter und die Sprache von Leuten, die wagen zu sagen, es gab kein KZ, es gab das nicht und so weiter, das ist sehr geläufig. Und deshalb denke ich, dass das kranke Buch von Hans-Jürgen ist doch symptomatisch von einer Krankheit, die wir alle haben, gerade weil wir alle die Erbschaft der Aufklärung, ich weiß, das ist ein altes Wort, Luc, von der Hand wegweisen, heutzutage. Und ich plädiere dafür, dass man über dieses alte Konzept zumindest sprechen kann, um neue zu erfinden. Bis jetzt zwischen Heidegger und Lessing sehe ich nicht viel Positives. Also ich stütze mich auf Lessing und ich finde Spinoza auch sehr aktuell. Voilà. Entschuldigung. Also ich glaube, dass eine Kunst, die das versucht, was ich gemeint habe, äußerst beunruhigend ist. Ich glaube, dass eine Vorstellung wie die Marquise von O falsch verstanden wäre, wenn sie einschläfernd wirkte. Ich glaube, dass angesichts der Weltzerstörung, in der wir sofort, wenn wir aus der Tür kommen, sofort wieder leider heimisch sind, dass wir angesichts dieser Weltzerstörung durch auch demokratische Bereicherungen, dass angesichts dieser Dinge die Kunst, die etwas anderes versucht, sehr, sehr, sehr beunruhigt, aber eben in einem positiven Sinne, mahnend, was wir versäumt haben, versucht noch einmal herzustellen, wenigstens für eine kurze Zeit auf kreative Weise, was sonst verloren gegangen ist in unserem Alltagsleben. Mehr als je, glaube ich, ist heute Kunst dann beunruhigend, wenn sie uns zeigt, was wir verloren haben. Und das betrifft eigentlich alle Gegenstände, ob das nun innerhalb der Soziologie ist oder in der Psychologie oder was auch immer, zwischen Nationen oder zwischen Klassen hat man das früher genannt, also zwischen den Menschen. Das ist ganz gleich. Da ist viel zu tun und wenn die Kunst das schafft, diese Beunruhigung herzustellen, dann hat sie aber wirklich was erreicht. Und das ist oft eine sehr traurige Erkenntnis, was nämlich alles noch zu tun wäre oder nicht mehr getan werden kann. Und ansonsten möchte ich noch dazu Folgendes sagen. Diese Begriffe links und jüdisch, das sind doch die Begriffe meiner Feinde. Wo ist denn das her? Wo habe ich denn das her? Ich habe doch nie von Bernard Sobel als einen Linken oder von Susan Sontag als einer Jüdin gesprochen. Das sind doch nicht meine Vokabeln. Aber wenn Sie bedenken, in welcher Welt ich lebe, dann muss ich nur zu seinem Schluss kommen. Und ich kann dazu nur Folgendes sagen, was ich vorhin schon angefangen habe. Es hat nicht nur politisch, sondern auch ästhetisch eine Zäsur stattgefunden. Und ich bin der Meinung, von Zeit zu Zeit sind wir, wenn wir etwas herstellen, ob das nur in der Skulptur ist oder auf der Bühne oder im Film oder in der Musik oder wo auch immer, sind wir aufgerufen, neue Realitäten herzustellen. Und wir müssen uns dann lösen von den Zwängen einer vergangenen Epoche. Und für mich ist einfach vieles ein Zwang heute. Wenn ich mich mit Kritikern konfrontiert sehe, die immerfort mit diesen Begriffen kommen, die ich jetzt 40, 45 Jahre lang gehört habe, dann muss ich mich daraus befreien, sonst kann ich nichts Neues machen. Und vieles ist ja auch langweilig heute, sowohl in den Theatern wie in den Büchern und so weiter und so weiter. Also wir müssen neue Realitäten schaffen. Dann dürfen neue Interpreten nach uns kommen. Und ob sie nun Finkelkraut heißen oder Josh Steiner oder Susan Sontag oder woher sie auch immer kommen, die dürfen dann neue Dinge darüber sagen. Aber erstmal sind wir da. Ich meine, Entschuldigung, Susan schreibt ja nicht nur kritische Dinge oder Essays, sondern sie macht ja auch etwas Kreatives. Aber wir müssen etwas Neues, eine neue Realität herstellen. Und nach dieser Realität muss dann wieder das Schema des Gut und Schlecht angelegt werden. Aber irgendwann mal löst sich auch die alte Generation ab und wir müssen uns daraus befreien, sonst können wir nichts Neues machen. Ja, auch. Kunst ist geredet, aber es ist Interpretation gemeint. Es wird über Gleichinterpretation gesprochen. Ja. Es wird mich interessiert das ästhetische Ideal, das wirklich mit Kunst zu tun hat. Und dieses scheint mir nach der Lektüre des Buches sehr in der Nähe des Gartenzwerges zu liegen. Meine Damen und Herren, ja, dann schauen Sie sich doch den Hitlerfilm mal an oder Penthesilea oder Marquise, da entdecke ich keinen Gartenzwerg. Also, Kunst, die entstehen soll aufgrund dieses Bedauerns, dass sie nicht mehr entsteht. Aber das richtet sich doch... Nicht das Interpretieren eines Gleichtextes an der Mittel, sondern Kunst... Meine Damen und Herren. Aber das Buch richtet sich doch eigentlich, also so lese ich da viele Passagen, gegen, also ganz, ganz konkret, gegen, dass wir die, Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir als Leiter dieser Versammlung nochmal das Wort. Frau Kläfer, wollen Sie noch etwas sagen? Ich weiß nicht, ob ich mich noch traue, weiter zu stottern, aber es fällt mir schwer, offenbar. Weil ich müsste sehr konkret jetzt was sagen. Ich will aber niemanden beleidigen und das ist sehr schwer. Ich kann nur sagen, wenn ich heute ins Theater gehe, wenn ich mir viele Dinge anschaue, dann werde ich sehr traurig und ich habe das Gefühl, dass man immer glaubt, man muss irgendetwas auf der Bühne machen und zwar etwas ziemlich Gemeines, sagen wir mal so, etwas Unschönes, etwas Hässliches, etwas, das ist, da ist aber nicht, die Alternative ist keineswegs der Gartenzwerg, nicht wahr? Das meine ich. Und wie bitte? Von Skulptur, dass mir da ein Ideal entgegensprach, was wirklich den Gartenzwerg vielleicht mit einem Sandbarett verziert, aber mehr nicht. Ja. Verfahren wir jetzt in folgender Reihenfolge. Als Nächster haben Sie das Wort, dann erhält es Herr Teveleit, Susan Sontag und Heiner Müller und dann würde ich sagen, gehen wir auf das Ende zu. Bitte schön. Genau. Ich weiß nicht, wir sind Gott sei Dank nicht in der Volkskammer, werde ich nicht abrechnen, wie viele Leute haben das Buch gelesen. Wahrscheinlich wenig. Und ich wusste nicht, dass ich muss das Buch lesen, bevor ich hier komme. Darum können wir nicht diskutieren über etwas, für was wir nicht gelesen haben. Aber diese Leute, die Massen, sind gekommen, weil die waren bei dem Film. Ja, ja, und wir wollten diskutieren über den Film. Und es läuft immer weg. Und ich möchte jetzt über den Film. Bitte schön. Wenn Sie mir erlauben. Bitte schön. Ja, also, ich, Herr Silberberg, es war meine, ich habe noch nie im Leben Menschen wollen bewusst kränken. Ob es wird mir das heute gelingen, weiß ich. Wenn ich werde es kränken, dann bitte nicht das persönlich nehmen, aber ich werde es sprechen, so wie meine Gewohnheit ist immer das, was ich auch in den schlimmen Zeiten von DDR habe ich in Kulturkonferenzen gesprochen, was ich fühle und was ich denke. Ich habe viel bezahlt dafür, aber ich habe es gesagt. Jetzt werde ich auch. Ich möchte erstens so. Ich glaube, es ist eine große Tragödie der Deutschen, dass die neigen, fanatisch zu philosophieren. Der kleinste Ding, Philosophie, Gespräch, wenn ein Wald brennt, habe ich gedacht, wie kommt das, dass brennt? Man muss da eigentlich wissen, warum brennt das? Hat das jemand entzündet? Löschen Sie dieses Feuer zuerst und dann diskutieren Sie. Ja, und ich möchte nicht landen, vielleicht werde ich landen, Philosophie, aber ich möchte. Herr Silberer, ich habe die zwei Abende hier gesetzt. Und ich sage, Sie sagen, Sie sind ein Kämpfer. Ich hätte gefragt nach dem Film, in welcher Richtung kämpfen Sie? Ich habe auf den Film nicht genug gewährt. Aber eines kann ich Ihnen sagen. Ich besuche viel Theater, Konzerte. Ich komme von der Kunst. Ich habe mich vorgestern Abend zerschmettert gefühlt. Ich war zerschlagen. Diese Längen, diese Monologen von Heiko Sturm. Wie kann man das ertragen? Ich wollte kommen diskutieren, aber aus Sicherheitsgründen, weil ich Angst hatte, habe ich mir gestern Nacht fast 15 Seiten geschrieben. Aber nachher dachte ich mir, ich spreche besser. Und haben Sie keine Angst, ich werde nicht die 15 Seiten geschrieben. Ja, aber jetzt ist so. Ich habe mir eine Meinung. Ich muss Ihnen sagen, Herr Erster, so viel Mystizismus. Ich habe mir Vorsicht, wenn hier Gott gerügt, werden junge Leute, die neigen so ein bisschen irgendwie von früher hier zum narzisstischen Ideologie. Und noch lauter, bitte. Was? Lauter. Die neigen von irgendwo zur narzisstischen, neonazistischen Ideologie und haben dabei noch Muskeln, würden die nach diesem mystischen Teil gehen auf die Straßen und zerschlagen, was nur möglich. Es war unmöglich. Das Schönste dabei war die Bildung. Aber noch schöner war die herrliche Musik. Wenn ich der Parsifal in Liebestod, die soll das Liebestod in sich und Musik. Aber ein Sprecher spricht die ganze Zeit und man versteht es nicht gut, weil entweder Apparatur oder die Kopie. Und er stört den Wagner, weiß ich nicht, wen soll ich hören. Also beides war too much, zu viel. Aber jetzt ist so. Wissen Sie, wenn wir ein junger Herr, der Kammerdiener beim Hitler, halbe Stunde, ich habe mich zu dunkel sein, konnte ich vielleicht halbe Stunde, vielleicht länger, erzählt, halbe Stunde. Länger. Länger. Ja, Gott, danke. Ja, erzählt, was Hitler gegessen hat, wann hat er gegessen und dass er in Gesellschaft ein netter Gesellschafter war, aber als er Höhepunkt war und man sprach von Unterhosen von Hitler, hat mir gedacht, genug, 50 Millionen Tote in diesem Krieg. zerstörte Europa bis Stalingrad. Sagen Sie nicht, dass Stalingrad ist keine Europa, aber es gehört zur Menschheit. Und was noch? 6 Millionen Menschen vergaß. Und da spricht jemand von Hitler, war ein netter Gesellschafter. Diese Erzählung hat mir den Hitler als einen sympathischen Menschen gezeigt. Sie wollen zeigen, dass das deutsche Volk. Eine Sekunde. Ja. Ich bin in Schwung, dann unterbrechen Sie mich. Wenn meine Suppe kocht, dann kann ich sprechen. Und sie kocht sehr. Sie kocht viel mehr, als ich jetzt sage. Auf jeden Fall, wenn. Was bin ich schuldig, dass Sie. Nein, umgekehrt. Sie wollen mir zeigen, dass das deutsche Volk ist, sind Idioten. Aber das stimmt nicht. Ich bin kein Deutscher. Aber nicht das ganze Volk sind Idioten. Sie wollen einen Idioten zeigen, einen Repräsentant, der mir von Unterhosen von Hitler spricht und mir sympathisch den Hitler zeigt, wo ich 150 Mitglieder meiner Familie in Gaskammer verloren habe. Und das soll ich hören. War nicht sympathisch gezeigt, das ist ein Irrtum. Eine Sekunde. Errare humanum est, Irren ist menschlich. Wenn ich mich irre, sagen Sie mir. Also, aber eine Sekunde. Warum lassen Sie so sprechen? Lange diese Menschen. Am Ende des Films spricht einer halbes Stunde. Hat er gesagt, Gott sei Dank ist Schluss. Nein, da kommt eine Luftpause und kommt ein anderer und spricht halt. Dann hat er gesagt, aber dein Wein ist jetzt zu Ende. Nein, eine Luftpause und kommt der Erste, der spricht. Und wann noch? Nachher kommt ein peinlicher Überspiel vom letzten Satz von 9. Sinfonie. Alle Menschen werden blühen. Es hat in Beethoven und Adolf Schiller auch nicht geholfen. Die Menschen wurden nicht Brüder. Und auch die Brüder in der Familie sind auch nicht Brüder. Und es hat nicht geholfen. Und da habe ich geglaubt, nur wie lange wird das gespielt? Ich freue mich auf 9. Sinfonie, obwohl es kein Silvester. Sie wissen nicht, bei uns hat man nur ein Silvester gespielt, 9. Sinfonie. Ja, in die Werke. In alten aber was? Nachher, immer wieder, habe ich mir gedacht, um Gottes Himmel, der Gast, ich nannte Sie Gast, aber Sie sind heute nicht Gast, weil wir sind heute Einheit Vaterland, ja? Also sind Sie kein Gast. Also ich habe gesagt, der Gast oder nicht Gast will wahrscheinlich den ganzen Satz nicht zu Ende spielen. Wirst du verrückt? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber da kam wieder ein wunderschönes Mädchen, vielleicht ist das die Tochter von Ihnen, ja? Ja, dann gut. Dann noch einmal, aber da fragen Sie, wäre es nicht besser, Sie könnten vielleicht diese Tochter woanders platzieren, aber am Ende noch, da könnten Sie nicht mit dem armen Beethoven schließen, obwohl er der Menschheit auch nicht gerettet, die zwei Kriege, die 20 Millionen Tote und 50 Millionen Tote, jetzt möchte ich Ihnen sagen, meine Diagnose, ich habe mir 3 Jahre Medizin studiert, aber die Kunst habe ich ein Jahr unterbrochen, Pause dauern bis heute. Ich habe mir gesagt, dieser Mensch, ich habe sie nie gesehen, dieser Mensch will sprechen. Er will halt einen Monologe. Das ist ihre Monologe. Und jemand spricht das. Aber die Texte sind eine Pseudophilosophie. Ich weiß nicht, was mit den Texten anzufangen. Es ist verwirrt. Und ich habe zu meinen Bekannten gesagt, also Nachbarn am Westen, wissen Sie, ich habe den Eindruck, dass dieser Mensch hat irgendwo Sympathie für Hitler oder Schwächer. Hat sie gesagt, ja, viele sagten das im Westen. Und ich muss Ihnen sagen, wie sagen Sie, Sie sind ein Kämpfer, aber wenn Sie so kämpfen, würde ich Ihnen sagen, jemand hat gesagt, einen herrlichen Satz, ich glaube, das war Arnold Schönberg, dass Inhalt ist Form. Und Form ist Inhalt, also Idee. Und Inhalt ohne Form ist nicht gespannt. Geht ganz los und umgeht. Ihr Film hat keine Form. Es ist wie viele Stunden? 6 Stunden? 7? Ich habe gezählt zusammen 9 Stunden. Ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, das ist keine Form. Was? Warum? Sie zerfehlen die Zuhörer. Ich könnte Nazi werden nach diesem Film. Natürlich stelle ich mich diesen Diskussionen noch einmal, obwohl ich das nach dem Erscheinen des Films sehr häufig schon tun musste. Und Ihre Beschreibung der Rezeption finde ich ist eine sehr ernsthafte. Sie berührt auch die Probleme, die mir beim Machen des Filmes quälend waren. Ich war, wie gesagt, mehrere Jahre in großen Schwierigkeiten, weil ich das Gefühl hatte, ohne dieses Thema geht es nicht. Und zwar als Deutscher. Also ich komme nicht weiter, ohne diesen Film gemacht zu haben. Aber wie? Natürlich kenne ich die Statistiken und wusste, dass es eine Unverschämtheit ist, angesichts der historischen Dimensionen über diese Trivialitäten zu sprechen, von denen Sie mit Recht kapitulieren in Ihrem Verständnis. Auch ich habe damals gedacht, es ist wirklich unzulässig. Aber ich muss Ihnen auch sagen, da hat mir damals Brecht schon geholfen. Brecht und nicht Hannah Arendt mit der Banalität des Bösen, sondern Brecht hat den Diener, den Sekretär von Julius Caesar, wichtiger genommen als den Kaiser, also den Cicero, den Caesar. Brecht hat mir manche Hinweise gegeben, wie man mit solchen Dingen umgeht. Und ich glaube, manchmal versteht man über diese Dinge mehr von der Historie der Welt und auch von den Verbrechen. Auch Shakespeare kann man sicher studieren auf diese Art und Weise, was da so im Kleinen für Hinweise gegeben wird über die großen Sachen. Das hat mir damals sehr geholfen. Und wenn Sie genau hinschauen, wie diese Geschichte mit dem Diener endet, nämlich in eine Erzählung von Weihnachten privat bei Hitler und wie das übergeht in einen Weihnachten des Reiches zur Zeit seiner größten Ausdehnung und wohin dann optisch das führt in der Reichskanzlei bei ihrem Ende und wie dieses ganze Kapitel sich dann auflöst in Erstarrung des Bildes und Übergang in eine Kosmologie, Betrachtung weit weg, perspektivische Verschiebung des Blicks auf das Menschenschicksal, dann ist das eigentlich nicht Philosophie, sondern das ist optische und akustische Darstellung von Existenz und Weltgeschehen. Es fängt ganz klein an bei den Hüten und Unterhosen und es hört auf bei den Sternen. Wenn es schlecht ist, ist es sicher unerträglich. Wenn es gut ist, dann ist es legitim. So groß sind die Amplituden. Ich habe es versucht und habe es hinter mir und seitdem mache ich etwas anderes. Sicher könnte ich mit dem Film herumreisen, könnte diskutieren und sicher gibt es sehr viele Menschen immer wieder, die sich neu konfrontieren müssen, auch mit der Form. Die Form ist eine, kann ich nur sagen, es ist jetzt führt zu weit, zu erklären, wie sie funktioniert, welchem Logos sie folgt. Aber ich glaube, es ist vielfach geprüft. Man kann so umgehen mit den Gedanken und Bildern und Tönen und es formt sich die Geschichte, auch selbst die schlimmste Geschichte, seltsamerweise nach diesem, nach dieser Ästhetik. Aber wie gesagt, für mich ist das eigentlich vorbei. Da ich noch lebe, möchte ich auch etwas Neues machen. Jetzt bin ich bei was anderem, einem anderen Kapitel. Und ich glaube, dass die Zerstörungsästhetik nicht mehr gefordert ist und die Teilung des Landes als Strafe für Auschwitz nun historisch sowohl beendet ist, als auch wir in eine andere Epoche der Auseinandersetzung mit Geschichte kommen müssen. Und nicht nur politisch, sondern auch ästhetisch. Also das neue Geschichtsverständnis von Herrn Süberberg. Es hat mir ja nicht gereicht, wenn Susan Sonntag und Herr Sorel sagen, das sind wie Slips, und natürlich kann man Hans-Jürgen Süberberg auf der Ebene, was er zu jüdischer Intelligenz sagt, nicht ernst nehmen. Das ist sicher richtig, aber er sagt ja nicht nur das, er sagt ja erheblich mehr. Und ich will mal ein paar Sätze dazu lesen. Wenn er behauptet, die Ästhetik von... Meine Güte nochmal. Was er zur Achse USA, Israel und zum Judentum in der Kultur hier jetzt wirklich sagt, das denke ich schon, sollte gehört werden. Es setzt ein mit einer Behauptung, die falsch ist. Die Ästhetik von Adorno bis Bloch und Benjamin, Marcuse und Krakauer bestimmte im Erbe des deutschen Idealismus das kulturelle Leben nach 1945 in Deutschland. Das steht da, wirklich, nach 1945. Also wenn mit Adorno, Horkheimer, Benjamin bestimmte Teile der deutschen Kultur verbunden waren, der Nachkriegskultur, dann kann man sagen, das war nach 1967, 68 in den 70ern. In den 50ern kannte niemand diese Leute, kein Mensch. Bis 67 auch nicht. Und wo er in München studiert hat, waren wahrscheinlich nicht mal die Namen bekannt. Er sagt, die bestimmten das kulturelle Leben nach 45 in Deutschland. Das ist eine ganz grobe Lüge. Sie wurden zu den geistigen, von Hitler unbefleckten Gründungsvätern der Nachkriegsgeschichte Deutschland. Was nach ihnen kommt, ist internationale Beliebigkeit multikulturellen Mediencharismas und das aus der Technik. Da wird in zwei Richtungen geschossen, gegen das Multikulturelle, bitte ich im Ohr zu behalten einen Moment, und Technik. Damit ist auch gemeint der ganze Bereich der populären Kultur, Hollywood und so weiter und so weiter. Diese Verbindung wird geschlossen. Den Satz, den ich danach sage, den lässt er natürlich aus. Ach bitte, welchen dann? Dass wir unsere Gründungsväter noch mal dringend brauchen, um den verkommenen Konsum dem entgegenzutreten. Na gut, der verkommene Konsum und diese Gründungsväter stehen nicht in so einem Gegensatz, wie sie es aufstellen. Sie machen ganz andere Brücken, und ich komme zu der. In Israel schlägt das Herz Europas. Am Rande des Kontinents, im Traum der abendländischen Kunst eines Gottesgerichts, die Seele ganz bloß, die sozialen Verhältnisse gelöst, frei für die Kunst in alle Welt zu tragen, der Weltkongresse und Symposien, Europa als Provinz, Enklave zwischen dem neuen und dem alten gelobten Land des Atlantik, der Achse USA und Israel. Hier wird ja nicht nur von jüdischer Kultur gesprochen, sondern es erscheint mal Israel in der Rolle mit den USA zusammen einer technisch-kulturell-imperialistischen Macht, die die europäische Kultur bestimmt. Ich finde, das geht etwas weiter als Geschwätz, wenn man die Fortsetzung davon hört. Die jüdische Weltinterpretation folgt der christlichen nach, wie früher die christliche der römischen und griechischen Kultur. Abgesehen davon, dass das nicht stimmt. Aber nun also jene Analysen, Bilder, Bestimmungen in Kunst, Wissenschaft, Soziologie, Literatur, Politik, Medien der Information, wie bis zu dieser Emanzipation des Christentums. Marx und Freud als Eckpfeiler von Ost bis West stecken den Weg ab. Beide sind ohne Judentum nicht denkbar. Ihre Systeme sind davon bestimmt. USA, Israel garantieren die äußeren Grenzen. So wird gefühlt, gedacht, geurteilt, gehandelt und informiert. Wir leben in der jüdischen Epoche der europäischen Kulturgeschichte. Das ist so nicht einfach nur wahnsinnig falsch, sondern wenn gesprochen wird von der Verbindung USA in Israel als in einer kulturellen Weltmacht, die Europa unterdrückt in dieser Verbindung. In Israel ist ja nicht einfach ein Wort für eine Kultur, sondern für eine bestimmter Weise einen existierenden militarisierten Staat. Bewegt er sich in ganz andere Richtungen rein als bloß in dieses Kulturgeschwätz und in Angriff auf Popkultur, wozu noch zu sagen ist, dass gerade in seit Ende der 60er Jahre doch in dieser Gegensatz von Leuten, die Rockmusik hören, die bestimmte Filme sehen und die die deutschen Klassiker kennen, die Kleist kennen, die Hölderlin kennen, doch überhaupt nicht existiert. Das sind doch gerade diese Leute aus dieser Kultur, die dem Hitlerismus den größten Widerstand entgegensetzen, in ihren Lebensweisen, in ihrer Sexualität, in dem, was sie in 20 Jahren entwickelt haben. Dieser Gegensatz ist vollkommen fiktiv. Alte Kultur, Popkultur, Rockkultur, im Gegenteil. Bei vernünftigen Leuten ergänzen die sich wunderbar und sie kennen beides und man lebt in beiden. Und das ist ein uralter, tödlicher, kalter Kriegsgegensatz, den Süberberg schon vor seinem Film, nicht die Filmkritik hat das Band mit ihm da zerschnitten, sondern er tut das ja in einem Film, in dem er sie als Kulturhölle durchweg bezeichnet, was sie zum Teil verdienen, das ist eine andere Frage, aber längst nicht alle, die er aufführt, und er führt alle auf, ohne Ausnahme. Und der Hintergrund, die Frage vorhin aufnimmt, was hat sowas zu tun im Moment mit der Einigung Deutschlands und auf den Osten hin, wenn Süberberg im selben Zusammenhang, wie er dieses äußert, anfängt von Nation, von Deutschland zu sprechen und anklingen lässt, dass er keineswegs einverstanden ist, dass in Polen, Sowjetunion und so weiter gegangenen Gebiete dorthin gehören, sondern zu Deutschland zurück. Man dann noch liest auf Seite 85, darf ich das zu Ende reden? Es ist unverschämt. Der Krieg im alten Sinne, sagt sie. Es ist nicht wahr, es ist unverschämt, der Mann. Ich kann das hier zitieren. Nein, der Krieg im alten Sinne war auch. Ich muss doch sagen dürfen, dass es nicht wahr ist. Das kannst du danach sagen. Der Krieg im alten Sinne war auch ein kulturelles Phänomen. Er entsprach dem naturgemäßen Sein des sesshaften Menschen. Das würde nicht nur Borges sagen oder Jünger oder Homer oder Clausewitz. Das Ziel des Friedens ist eine humane Tat des Geistes, wenn sein Preis aber Verlust heißt. Und zwar alle Kulturverluste, die Süberberg gegeben sieht jetzt, wie wir sie heute kennen, wird die Familie der Schreibtischtäter zunehmen und das ganz legal. Das heißt, wir haben genau die Argumentation, wie sie vor dem Ersten Weltkrieg da war, aus Verrottetheit und Nichtigkeit der Kultur ist ein Krieg besser als alles. Genau in diesem Moment der so wiederhergestellten Einheit Deutschlands mit Blick nach Osten fängt Süberberg in der Weise an, von Krieg zu reden. Und das ist für mich Kriegshetze nach Osten. So. Nein. Susan Sontag. Well, it's very difficult now to say what I wanted to say before. Es ist jetzt natürlich sehr schwierig zu sagen, was ich vorher sagen wollte. Because once again I'm overwhelmed by these statements which I've heard that Mr. Tafelite has quoted, which ich fühle mich wieder mal überwältigt von diesen Aussagen, die ich hier jetzt wieder höre, die von Herrn Tafelite hier zitiert worden sind. Which horrify me and offend me, and which I think are wrong. Die mich erschrecken, die mich beleidigen und die ich für falsch halte. And based on terrible simplifications and ignorance. Ich finde, sie basieren auf schrecklichen Vereinfachungen und auch auf Ignoranz. And then I return in my mind to something that has not been so much discussed today. Und dann komme ich jetzt aber mal zurück auf etwas, was heute nicht so viel diskutiert worden ist. Das geht mir jetzt durch den Kopf. The work of a great European artist. Das Werk des großen europäischen Künstlers. Theater and film. Im Film, im Theater. Which Süberberg is. Das der Süberberg ja durchaus ist, der große europäische Künstler. And I. I believe he is. Ich glaube, dass er es ist. Claiming doesn't make it so. The work makes it so. Etwas zu behaupten macht es noch nicht dazu, aber das Werk macht es dazu. I had simply wanted, since we are very late in the discussion, to once again return to the work and not these statements. Da wir ziemlich weit schon in der Zeit fortgeschritten sind, wollte ich einfach noch mal zurückkommen auf das Werk an sich und nicht auf Aussagen darüber. And referring to something that Süberberg said a few moments ago, he said art is disquieting insofar as it reminds us of what we have lost. Ich möchte mal auf etwas zurückkommen, was Herr Süberberg vor ein paar Minuten gesagt hat. Er hat gesagt, Kunst kann oder wirkt beunruhigend insofern, als sie uns an etwas erinnert, was wir verloren haben. And I think of the term that he used, that is a key term in the Hitler film, which no one has mentioned here, but certainly for me was when I began to see this film and to write, and I wrote an essay about it, the work of mourning, Trauerarbeit. Und es fällt mir dabei ein Schlüsselwort ein aus seinem Hitlerfilm, das mir sofort aufgefallen ist, als ich den Film gesehen habe und das ich auch, als ich darüber geschrieben habe, immer wieder benutzt habe und das hier heute eigentlich noch nicht gefallen ist, das Wort Trauerarbeit. The Hitler film is strewn with signs of melancholy. It's really a film conceived under the sign of melancholy. You even have the object from Dürer's Melancholia, an important symbolic element of the set. The set is, of course, full of symbolic objects. Der Film steht ja sehr stark unter dem Zeichen der Melancholie. Es wird sogar ja dieses Symbol aus Dürers bekannter Melancholia benutzt. Das taucht dort auf, natürlich als symbolisches Objekt. Natürlich gibt es in dem Film so viele verschiedene symbolische Objekte, die da auf einen einstürmen, ja. Aber eben diese Melancholie ist etwas, was sich durchzieht. Since I wrote an essay about this film and about things that the film suggested to me 10 years ago, and the essay is translated into German, I will not attempt to summarize my the way I see the film, which I think is a very complex way. But I want to simply make a connection with what seems so different, the work that he has been doing in the last few years with Edith Klaver, which seems so different from the films. Ich habe ja einen Essay geschrieben über diesen Film vor 10 Jahren und der ist auch ins Deutsche übersetzt worden. Ich möchte also jetzt nicht noch einmal meine Meinung über den Film hier zusammenfassen, sondern ich möchte eigentlich viel mehr darauf kommen, was er später gemacht hat nach dem Film, die Arbeit, die er mit Edith Klaver gemacht hat und die mir sehr anders zu sein scheint als dieser Film, also das, was er danach gemacht hat. It seems to me that the, for instance, the production, the staging of the Marquise von O that I saw last night, is, which I consider to be a very extraordinary and very profound work, is also placed under the sign of melancholy. It is also a work of mourning. You can see it in the leaves, which the leaves on the floor of the stage are, of course, leaves also on the floor of the studio in which the Hitler film is shot. Ich möchte auf diese Inszenierung der Marquise von O kommen, die ich gestern Abend gesehen habe. Und diese Inszenierung scheint mir auch unter dem Zeichen der Melancholie zu stehen. Für mich ist das auch ein Werk der Trauer. Man sieht das in den Blättern dort im Theater, nicht nur auf der Bühne. Und das ist ja, die sind ja auch im Hitler-Film im Studio dort zu sehen gewesen. I think that as I experienced this reading of the Kleist story, I was thinking all the time that what this is about is certain emotions, like and certain states of being, like dignity, or like charity, agape, the relationship between the Marquise and her mother and her parents, for instance. That what interests Sieverberg and the great actress who is Edith Klaver is to represent certain emotions, to give certain emotions their time, their breath, their pause, their inwardness that yeah. One does not have so much in contemporary art of all kind. And I think that is a great enterprise, one that I, in my own way, also try to exemplify. And I think it is an enterprise to be honored and to be valued. Wallace Stevens said, "What is most missing in art today is nobility," and there is a concern with noble sentiments in the work. If any of you can see it beyond his statements and the political context, that I think is very exciting and very important and very courageous. Mein Erleben bei dem Ansehen dieser Inszenierung der Marquise d'O und der Marquise von O und das, was ich empfunden habe bei der Interpretation, die dort gegeben worden ist, ist, dass es dabei sehr geht um Emotionen, um Befindlichkeiten. Es werden Emotionen dargestellt, wie zum Beispiel, oder Befindlichkeiten wie Würde, wie Barmherzigkeit, die Beziehung zwischen der Marquise und ihren Eltern zum Beispiel. Ich glaube, was Süberberg und die große Darstellerin Edith Kleber hier versucht haben, ist etwas von ihrem Empfinden, etwas von ihrem Atem dort einzubringen in dieses Werk, es mit über die Emotion funktionieren zu lassen. Und das ist etwas, was, glaube ich, heute sehr oft fehlt im Theater. Es hat etwas, ja, etwas Edles. Wallace hat gesagt, dass das, was heute im Theater oder in der Kunst insgesamt häufig so sehr fehlt, ist das Edle. Und das ist eben etwas, was Nobilität schlägt Frau Sonntag vor. Es ist im Deutschen eigentlich das Edle, also das Noble. Und das ist eben etwas, was dort sehr stark vorhanden ist. Und ich würde eigentlich empfehlen, denjenigen, die das noch nicht gesehen haben, über das hinaus, was Herr Süberberg gesagt hat dazu oder überhaupt hier gesagt hat, sich wirklich diese Inszenierung einmal anzusehen, die meiner Meinung nach es sehr wert ist, gesehen zu werden. Heiner Müller. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, bei diesem Versuch zu einem Gespräch stellt sich wieder das Gleiche heraus wie bei anderen Versuchen. Ich glaube, eine Hauptkrankheit nicht nur der Jüdischen oder der Linken, sondern überhaupt der Intellektuellen ist, dass sie ihren Stellenwert überschätzen, ihren Einfluss und ihre Wirkung. Diese Titanenkämpfe, die hier oben stattfinden, sehen von unten sicher aus wie ein Gezänk von normal gewachsenen menschlichen Wesen. Und ich fand interessant, aber auch dazu herausfordernd, was Sie sagten vorhin, es kam aus dem Publikum, die Kunst oder der Künstler hat die Aufgabe, der Schriftsteller hat die Aufgabe, da fängt es schon an schief zu gehen, glaube ich. Der Künstler hat die Aufgabe, gute Kunst zu machen, würde ich sagen. Der Tischler hat die Aufgabe, einen Tisch zu produzieren, an dem man sitzen kann, auf dem man auch Teller und Töpfe stellen kann. Aber der Tischler hat sicher auch das Recht, sich politisch zu äußern. Und das hat der Künstler auch, aber nicht mit mehr Autorität, nicht mit mehr Anspruch. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht versuchen, Religionsstifter zu sein, nachdem die Religionen alle in irgendeinem Loch verschwunden sind. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem und dieses ärgerliche Buch. Man muss es ja nicht lesen. Süberbeck ist ein großer Künstler, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Und wenn er im Politischen ein Idiot ist, spricht das nicht gegen seine Kunst. Ich bin ein technischer Idiot, ich kann kaum einen Fernseher bedienen. Das spricht auch nicht gegen meine Texte. Aber ich würde mir wünschen... Aber ich würde mir wünschen, dass, wenn ich solche Auszüge höre aus dem Buch, wie da eben gekommen sind, dann würde ich mir doch wünschen, dass sehr viel mehr Leute das ganze Buch lesen, weil sie ein vollkommen anderes, also weil sie dann zumindest die Chance haben zu verstehen, was dort gemeint ist. Ich würde gerne hier noch die etwas, Werner, ja? Eine Sache habe ich vergessen. Nur eine ganz kurze Frage, ist vielleicht die gleiche. Ja, gut, okay. Zwei kleine Äußerungen von Heiner Müller und Bernard Sabel. Ich wollte nur eins sagen, was ich vergessen habe. Der interessante Punkt an dem Buch liegt vielleicht darin, wenn ich jetzt nach der Vereinigung Deutschlands gefragt werde, wie stellen Sie sich ein zukünftiges Deutschland vor, da ist ein Loch, ich weiß es nicht. Es gibt keine Vorstellung eines zukünftigen Gesamtdeutschland bei mir, vielleicht gibt es die bei Ihnen. Und ich glaube, da ist ein Problem. Es gibt eine zunehmende Regionalisierung. Man interessiert sich jetzt, man hat eine Vorstellung von Sachsen, wenn man in Sachsen lebt. Und Man weiß, wie das Geburtshaus aussieht, man zieht sich in das Geburtshaus zurück, zuletzt in die Wiege, was immer. Das ist ein Punkt an dem Buch, den man nicht einfach wegschieben kann. Dieser Verlust von Heimat, ich weiß nicht, was das ist, ich habe kein Gefühl dafür, auch kein Bedürfnis. Aber nach vorn gibt es keine Zukunft, gibt es keine Vorstellung. Eine Nation, ich kann im nationalen Rahmen mir keine Zukunftsvorstellungen machen oder mir keine Zukunft denken. Und da gibt es zwei Wege. Entweder man denkt, versucht globalere Zusammenhänge sich vorzustellen, darauf wird es sicher hinauslaufen. Und die andere Seite ist die Regionalisierung und die ist wahrscheinlich gesund, auch wenn das provinzielle Formen annimmt. Es ist unvermeidlich für längere Zeit, glaube ich. Es ist aber wirklich nur eine Frage und ich wollte nur sagen, das ist an dem Buch, glaube ich, interessant. Und von da kommen auch diese schrecklichen Irrtümer in dem Buch oder die Versuche, etwas gewaltsam wieder heraufzuholen, weil man Angst hat vor diesem Vakuum. Bernard Sobel. Ja, ich wollte noch eins, es frappiert mich eins, das heißt, warum sind die Filme zum Beispiel, warum ist der Hitlerfilm so lang und nach der Meinung dieser Herr langweilig, unerträglich und so weiter? Man sollte doch, es gibt wichtige Filmleute, die heute Filme machen, wie Straub, Jean-Marie Straub beispielsweise, sogar Godard, Filme, die für das große Publikum unerträglich sind. Und das ist für mich eine Frage. Das heißt, und die machen jedoch wichtige Sachen. Und die Tatsache, dann muss man das Mut haben, eine gewisse Zeit nicht verstanden zu werden oder an die Wichtigkeit von was man tut, zu glauben oder fest davon überzeugt zu sein. Denn wenn ich hier bin, das ist weil, und natürlich, das frappiert mich, alle die Sätze, die Sie, aber für mich sind die Sätze, die könnte ich irgendwo anders finden. Vielleicht ist die Entschuldigung von Edith auch, taugt eventuell nicht. Aber ich würde sagen, wir sind nicht um das, das ist banal. Diese Gedanken sind, Entschuldigung, ich sage es, banal. Also vielleicht bin ich nicht von der Banalität erschrocken. Und dann mögen Sie recht haben. Aber was nicht banal ist, ist die Kunst. Wie? Ich finde sie auch banal. Ja, also deshalb lege ich darauf keinen Wert. Aber ich finde die Kunst, die Arbeit, das Werkzeug, was der Süberberg durch alle seine Filme, nicht nur der Hitlerfilm, finde ich wichtig, nicht banal und notwendig und nützlich für den Kampf, für die Demokratie, die er so sehr hasst. Augenscheinlich. Also voilà, dieses Widerspruch, das ist, was ist kostbar. Also für mich, sonst wäre ich nicht hier. Also, okay. Ich würde hier gerne die Diskussion zum Abschluss bringen. Lassen Sie dann mich aber noch mal aussprechen und nehmen Sie mir nicht die Gesprächsführung aus der Hand. Nein, man kann ja auch nicht nur nach innen gehen, wie lange dieses Gespräch hier dauert, sondern das ist eine... Sie sind sehr autoritär. Wir müssen davon ausgehen, dass wir hier nicht alles sagen können, auch ich nicht. Und deswegen will ich das Gespräch noch folgendermaßen zu Ende bringen. Ich hoffe, mit Ihrem Einverständnis. Bitte. Was Herr Süberberg denn davon hält, dass Sie hier ständig als auf der einen Seite als intellektueller Idiot hingestellt wird, auf der anderen Seite als grandioser Künstler. Ja, Augenblick. Augenblick. Deswegen mache ich dem Auditorium folgenden Vorschlag, dass wir ein Schlusswort geben an den Gast, das ist Herr Süberberg, und an den Gastgeber, das ist Heiner Müller, sodass wir hier wenigstens in dieser Runde zu einer aristotelischen Gesprächsführung kommen, nämlich die auf ein Ende hinführt und nicht sich auflöst. Ich habe einen Vermittlungsvorschlag gemacht. Ja, vielleicht lassen wir doch noch ein paar Fragen stehen. Also ich kann es meinen Freunden nicht ersparen, selbst auf die Gefahr hin, dass die Berichterstatter nun mit Jubel die Statements der Freunde benutzen werden, um mich zu vernichten, wie sie das immer gerne tun, wenn sie berichten. Ich kann meinen Freunden nicht ersparen, dass das, was ich sage, nach meiner Arbeit, zum Beispiel am Kleist, dass das dazugehört, und ich kann auch nicht ersparen, darauf hinzuweisen, dass sowohl der Hitlerfilm als auch die Arbeiten, die danach folgten, immer große bedürfen, sonst wäre es undenkbar, dass man einen solchen 7-stündigen Film zu einem solchen Kapitel der Geschichte auf diese Art und Weise machen kann und zu einem solchen Ergebnis kommen kann. Also müssen leider meine Freunde sich mit dem, was ich wirklich geschrieben habe, beschäftigen. Das ist zwar für Ausländer ein bisschen schwierig, wenn sie denn solche Zitate übersetzt bekommen aus dem Munde wie von meinem rechten Nachbarn. Das ist so, als wenn Goebbels Clausewitz vorliest. Das ist einfach nicht Clausewitz dann. Es ist einfach dann nicht Clausewitz. Was man mit Zitaten machen kann, wissen Sie aus der Emser Depesche. Es wird ein Wortlaut so wiedergegeben, dass darauf ein Krieg folgt. Das kann bester Absicht geschehen, aber es ist nicht mein Text, nicht meine Persönlichkeit. Und ich muss sagen, zu meiner Persönlichkeit gehört eben auch das Werk. Und ich kann nur daran appellieren, dass alle, die es ehrlich meinen, aufgrund der Erfahrung, die sie machen mit den Filmen oder Theaterstücken, auch die Dinge, die ich dazu zu sagen habe, ernst nehmen, sowohl danach wie davor, denn sonst könnten diese Sachen ja nicht entstanden sein. Sie sind wirklich nur möglich aufgrund von meditativen Gedanken davor und natürlich Schlüssen danach, wenn ich die Welt anschaue, wie sie ist, und darauf einerseits so reagiere und andererseits so. Und natürlich sind die geschriebenen Texte nicht nur Sachbücher, sondern das sind poetische Äußerungen, vielleicht deshalb auch angreifbar, und vor allen Dingen, und das muss man zu ihrem, Gebrauch sagen, diese Dinge sind wie die Filme. Nicht in jedem Satz, auf jeder Seite eine direkte Aussage, sondern sie korrespondieren immer mit anderen Seiten, mit anderen Sätzen. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite so vorgehe, gehe ich auf der anderen Seite wieder zurück. Wenn zum Beispiel eine Seite vorgelesen wird, wie sie eben hier vorgelesen wurde, sehen wir mal von der Auswahl und Stimme ab, dann gibt es eben danach irgendwo etwas, was die Sache wieder aufnimmt, in Frage stellt, selbst in Frage stellt. Derjenige, der das aber so gebraucht, dass er nur die eine Seite vorliest, die andere aber verschweigt, fälscht. Er fälscht. Nur das ganze Buch gilt, aber nicht einzelne Sätze und einzelne Seiten. Wenn man das ganze vorliest, wird es noch schlimmer. Und ich kann nur aufgrund der Erfahrungen meiner Filme und Theaterabende appellieren an den guten Willen derjenigen, die es gut meinen und redlich zu arbeiten imstande sind, zu glauben, dass auch das Buch in diesem Sinne insgesamt nur gilt. Das Schlusswort hat Heiner Müller. Ich glaube, Ihnen allen hat dieses Gespräch gezeigt, dass vielleicht die Kunst keine Feindbilder braucht, aber die Künstler brauchen sie unbedingt. Und ich glaube, das wird ein Problem, denn... doch gut, aber ich glaube, es geht um Feindbilder. Weil was wir alle noch nicht gelernt haben oder lernen müssen, ist, wie man mit einem Feindbild umgeht, ohne es zu kolorieren oder zu schwärzen. Und es ist sicher ein Problem auch der politischen Zukunft, plötzlich eine Nation, wenn es sowas gibt, ohne Feindbilder. Das ist was ganz Unvorstellbares. Und deswegen finde ich solche Gespräche nützlich, weil man, da kann man üben, den Umgang mit Feindbildern, und versucht natürlich immer, neue zu finden. Und wenn es kein neues gibt, dann greift man zurück auf Secondhand-Feindbilder. Das muss man auch in Kauf nehmen als Erfahrung. Also ich danke Ihnen für die Geduld und dem Gesprächsleiter für seine übermenschlichen Anstrengungen. Meine Damen und Herren, die Akademie bedankt sich für Ihren Besuch und für die rege Teilnahme am Gespräch.